Schönen guten Tag, hallo. Willkommen bei den Weltraumaffen in unserem Kulturschutzgebiet. Heute im Programm Betreutes Denken. Ja, Das hallo. war aber, ja, schönen guten Abend. Auf geht's. Ja, was ist da los? Ist halt alles so scheiße, Low Energy. Trink halt mal einen Kaffee oder so. Ja. Ich bin immer noch mehr Energy als diese Frau, die da für 28 Jahre so getan hat, als sei sie blind, okay, weil sie einfach niemanden begrüßen wollte. Wieso meinst du nicht, dass es mit wahnsinnig viel Aufwand verbunden ist? Ja, schon, aber ich glaube, ab einem bestimmten Punkt bemerkt man nicht, dass man sehen kann. Man glaubt einfach an das ist so Selbsteinflößung. Das ist auf jeden Fall eine sehr witzige Geschichte, ne? Ich meine, wie antisozial muss man sein? Also ich Schon. kann das schon nachvollziehen. Ich keine Ahnung, aber wenn ich mit meinem Hund laufe, triffst du immer übelst viele Leute und die reden über das Wetter und so Sachen und ich halte es nicht aus. Also ich kann die Frau schon nachvollziehen, wieso man das macht. Also Naja, vielleicht hast du recht. Ich meine, irgendwie ist es ja auch ein logischer Schritt, ne? Wenn du mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährst, wie sieht's da aus? Du hast halt dein Smartphone in der Hand, damit du nicht andere Leute angucken musst. Du hast deine Ohrenstöpsel in den Ohren, ja, damit du halt nicht hörst, was andere sagen. Vielleicht ist dann quasi so die nächste Evolutionsstufe dieses Verhaltens, dass man tut, als wäre man behindert. ja, wobei ich halt auch auf der anderen Seite sagen muss, dass es überhaupt die News als News gibt, ist halt auch schon wieder bezeichnend für Qualitätsmedium, Journalismus. Naja, Aber das ist ja eh nur ein Blog, keine ich will jetzt Ahnung. keine, ich wollte es gerade sagen, ich will jetzt keine Lanze für Journalisten brechen, aber das ist, die Seite heißt Oddity Central, also. ja, professionelle News. Ja, kommen wir nun zu weiteren professionellen News. Haben die eigentlich begründet, warum sie das gemacht haben? Ich glaube nicht, also ich habe nichts gehört in dieser Richtung. Aber ich Hm, frage mich gerade, vielleicht, warum weil sie sie. gemerkt haben, dass das mit dem amtierenden Minister und seiner Freundin nicht so gut kommt, dass das irgendwie Rücktrittsforderungen geben könnte oder ähnliches. Ja, wieso hatte der Mein Kampf in seinem Bücherregal stehen oder sowas? Nee, aber die haben halt hier Möbel für 9000 Euro für ein Fotoshooting bekommen. Und dann tun sie mit den Bildern doch nicht Werbetreiben, wofür man die 9000 Euro kassiert hat. Schon merkwürdig. Also, ich Und auch weiß wie noch nicht. geil sie wollten irgendwie, was stand da hin? Sie wollten abwechslungsreiche Sachen zeigen und deswegen haben sie es gelöscht. Ah ja. Abrupte Löschung, schön zu reden. Man wolle täglich neue und wechselnde Inspirationen liefern. Ältere Hausbesuche bei anderen Promis sind allerdings weiter online. Tja, sowas aber auch. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Was ich mir gerade denke, ist, dass die dann überschwemmt worden sind von anderen Abgeordneten, die alle anrufen und sagen, hey, ich will auch Möbel haben, mach mal ein Foto. Weißt du? Und haben sie gesagt, nee, das greift sonst um. Nein, Haben sie keine gesagt, hast Ahnung. du auch eine Schauspielerfreundin? Ja. Und dann haben die von den Linken gesagt, nee. Ja, auf jeden Fall, das war hier der Artikel. Ich weiß nicht, ich kann das von hier nicht vorlesen. Machen wir vielleicht woanders mal, wenigstens so einen Absatz oder so. Die Wände sind in leichtem Türkis gestrichen. Ein wunderschöner Parkettboden zieht sich durch die großzügige Fünfzimmerwohnung in Berlin-Charlottenburg. Willkommen im Zuhause von Schauspielerin Natalia Wörner, 49, und ihrem Lebensgefährten, Bundesjustizminister Heiko Maas, 50. Seit ein paar Monaten, seit Heiko seine Kinder und seine bisherige Frau Schnöde verlassen hat, lebt das Paar hier zusammen mit Wörners Sohn Jakob, 11, und dem schwarzen Mischlingshund Fala. Die halten Alter, da also Fala. Schwarze? Das ist ja schlimm. Muss man ja betonen, ne? Ein Dog of Color. Genau, ich Und wollte der auch gerade Hund. sagen. Und der Hund namens Fala hat ein Fell. Falafel. Ha? Durch die aktuellen Fotos wird man auch an die alte Tradition der berühmten Berliner Salons erinnert, in denen höchst engagiert über Kunst und die Einschränkung der Meinungsfreiheit diskutiert. Einladungen waren in der Gesellschaft heiß begehrt und gerade erlebt auch die elitäre Salonkultur ihr Revival. Die schöne Schauspielerin öffnete die Türen ihres Zuhauses für das Einrichtungsportal West Wing und die trugen so viel Schrott wie möglich in die Wohnung zum Aufstellen. Grauenhaft, ey. Ah, auf jeden Fall ist der Nestbau bei der neuen Patchwork-Familie abgeschlossen. Oh, oh, oh, oh. Mit Brocken, ey. Können wir dem noch so einen sozialkritischen Twist geben? Die neue Patchwork-Familie ist nur für 4 Jahre gewählt. Ist das so, Propaganda okay, oder kann das weg, ne? Ich meine, so. Ja, Kim Jong-un, ja, der pupst auch nie. Und zu dem gibt es auch so tolle Geschichten, die ihn so richtig so als Vorbild humanisieren und so, ne? Aber es ist so. Ach. Wenn Kim Jong-un traurig ist, dann fängt es in Nordkorea an zu regnen. Ja. Hm. Heiko Maas kann übrigens auch deine Gedanken lesen, also Vorsicht. Bei uns gibt es halt dann ein neues Gesetz, wenn der Maas traurig ist. Ich weiß, ich fühle mich so überflüssig. Mach doch ein neues Gesetz, Schatz. Das ist eine gute Idee. Justice Ministry Advice says Latvia should not sign Istanbul Convention. Interessant. Genau, es geht nämlich auch noch anders. Also die Istanbul-Konvention, der haben wir uns ja hier schon ausgiebig beschäftigt. Ich will es eigentlich nicht schon wieder alles runterrattern. Aber auf jeden Fall, ja, also, es geht halt um Gewalt gegen Frauen und es ist so ein Ding vom Europarat und ja, ziemlich weitreichend mit allen möglichen Sachen, die auf die Medien einwirken sollen. Und generell unser Zusammenleben irgendwie, ja, so schön Nanny-State-mäßig durchdingsen wollen. Und irgendwie sind alle dafür. Selbst Großbritannien will das unbedingt haben, die Istanbul-Konvention. Und selbst die Schweiz will das unbedingt haben, die Istanbul-Konvention, obwohl die ja beide nicht in der EU sind bald. Und ja, also Latvia, das ist Lettland, glaube ich. Ja, das ist nämlich falsch übersetzt mit Litauen. Die haben halt gesagt, nein. Und das Lustige ist, dass sie das gemacht haben. Also, sie haben noch nicht wirklich gesagt, nein, aber halt eben dieser Justizminister, jemand, der sein Amt wohl versteht, der hat gesagt, das ist eine schlechte Idee. So, Moment. Und zwar... Und das hat ja auch nicht nur der Justizminister... Litauen gesagt, das sagen ja schon ein paar mehr Leute noch, nur sind nee, die Lettland meistens halt ist das wohl Lettland ja, auf der kritischen Seite. Ja, und es geht hier um die Freiheitskämpfer, die in der Verfassung irgendwie erwähnt werden und die meisten von denen waren Männer und die wollen jetzt halt nicht sagen, dass die historisch irgendwie die Frauen geschädigt haben. Ja, die Istanbul-Konvention, die tut ja auch den Gewaltbegriff sehr einseitig definieren, dass halt Gewalt immer nur von Männern gegen Frauen ausgeht. Und sehr weit definieren, also dass Gewalt auch alles Mögliche ist, was halt eben nichts mit Anfassen zu tun hat. Sowas wie wirtschaftliche Gewalt. Genau. Und wie wir alle wissen, war das kommunistische Regime ein direktes Produkt marxistischer Ideologie. Warum dann sollten die lettischen Menschen jetzt eine neomarxistische Gender-Feminismus-Ideologie unterstützen im lettischen juristischen System und in allen Bereichen des Lebens? Gute Frage. Ja, definitiv. Gute Fragen, die sich in Deutschland leider niemand stellt. Aber wie wir ja belehrt worden sind, ist das letzte Wort in Deutschland ja auch noch nicht gesprochen darüber. Also, aber Kultur-Marxismus. Genau. Ja, also es gibt wohl wahrscheinlich nochmal eine Debatte im Bundestag dazu, jetzt über die endgültige Verabschiedung von dem Ding, weil wir jetzt alle nötigen Gesetze angeblich erlassen haben, aber ja. Ich tippe da eher auf. Das ist ein echt schönes Zitat. Ich glaube, das muss ich mir screenshotten. Ja, wo wir gerade bei Journalisten und Gewalt gegen Frauen sind. Es gibt diesen Journalistinnenbund mit einem Twitter-Kanal, wo ich ganz viele Sachen immer finde, die ich hier euch sonntags präsentiere, weil der wirklich sehr ergiebig ist. Also das ist dein Dealer, ja? Ja, genau, ja. Also der Journalistin-Bund müsste eigentlich bei uns in jedem Abspann irgendwie erwähnt werden. Ja, und da bin ich jetzt hier auf diese Berliner Erklärung hier aufmerksam geworden, die es wohl schon ein Das paar Mal echt alles gegeben nur hat. Frauen? Und dieses Jahr gibt es die wieder die Berliner Erklärung und das ist halt ein, wie hier schon steht, überparteiliches und gesellschaftliches Bündnis von Parlamentarierinnen aller im Bundestag vertretenen Parteien und führenden Frauenverbänden. Worten von allen, die in Deutschland irgendwas zu sagen haben und führenden Frauenverbänden, die leider auch was zu sagen haben. Und die machen dann eine Erklärung, also quasi so nach dem Motto, weil die alle nichts zu sagen haben in diesem Land, ne? Vor allen Dingen nicht die Parlamentarier aller im Bundestag vertretenen Parteien. Deswegen müssen Also sie hier ein paar Forderungen stellen. das hört sich ja schon richtig marginalisiert an, also wenn du alle Parlamentarier ins Boot bekommst. Also, Unbedingt, weißt ja. Also. du, ich meine, keine Ahnung. Also, liebe Zuschauer, ne, ein bisschen Demut, so. Die haben es auch nicht leicht. Oh Mann, ey. Ja, und auf jeden Fall, das ist ja die Berliner Erklärung, den Forderungen. Und da geht es um Equal Pay. Und ja, gleiche Teilhabe, gleiche Bezahlung, Verbindlichkeit, Transparenz und Monitoring von Gleichstellungspolitik. Verbindlichkeit, ja. Für die Privatwirtschaft fordern wir diese. Sanktionen für den Fall der Nichterreichung der Geschlechterquoten in Aufsichtsräten, zum Beispiel Lehrerstuhl. Ja, warum nicht irgendwie 10 Minuten in der Ecke stehen? Oder 100 Mal, ich soll mehr Frauen einstellen, an die Tafel schreiben. Oder vielleicht 3 Tage nicht mit dem Lego spielen dürfen. Ja. Das wäre doch viel besser. Also, wir sind doch hier nicht in der Erziehungsanstalt. Ja, zumindest fordern sie ja keine höheren Steuern, um dann irgendwas umzuverteilen. Aha. Das ist schon mal was, weißt Du meinst die Vergabe öffentlicher Aufträge und Fördermittel an mindestens 40% Frauen? du? Ja, so irgendwie. Das finde ich auf Wie es jeden da Fall auch unten gut. im zweiten Absatz Die steht. Nichtigkeit Ah. von Beschlüssen. Also nicht nur, weil das mit dem leeren Stuhl, das hat ja die Schwesig eigentlich schon so haben wollen. Also ich glaube, das ist, haben sie doch eigentlich schon so gemacht gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Aber so also nach dem Motto, wenn ihr nicht genug Frauen habt, dann hat euer Aufsichtsrat halt nicht mehr Mitglieder. Punkt. Aber die Nichtigkeit von Beschlüssen finde ich schon ganz schön heftig. So nach dem Motto, ja, ihr habt was beschlossen, aber da waren nicht genug Vaginas am Tisch. Das ist ungültig. Wir mischen uns einfach mal in die Privatwirtschaft ein und erklären denen, was sie dürfen, was sie nicht dürfen, in Bereichen, wo wir eigentlich überhaupt Ja. nichts zu Und suchen hier geht es dann haben. weiter für die Bereiche Medien, Kultur, Medizin und Wissenschaft. Das ist überhaupt nicht gesellschaftlich abdeckend, weißt du? Medien, Kultur, Medizin und Wissenschaft, das berührt uns nur, Ja. also ganz, ganz Also ich wenig. wache auf Also. jeden Morgen auf und denke mir, welche Forderungen habe ich eigentlich an die Medizin? Ja, ich auch. Gib das Opium frei, nein, Quatsch. Nee, es gibt ja auch noch nicht exorbitant mehr Mittel, zum Beispiel für Brustkrebs als für Ja. Prostatakrebs. Da muss noch was gemacht werden. Ne? Ja, Also ich hoffe, ich kann mir in definitiv. Zukunft, wenn ich irgendwie ins Krankenhaus muss, mir selbst meinen Betreuer zurechtpuzzeln, so aus allen möglichen verschiedenen Arten, so wie die Person sein kann. Wie so Ich ein, möchte nur von Kampfhelikoptern behandelt werden. ich Ja. möchte nur von kleinen Hunden behandelt werden, ja. Ein Paritätsgesetz, okay? Also nach dem Motto, hinten muss das gleiche rauskommen. Also das ist halt so Aber komplett verfassungskonform haben sie gaga. geschrieben. Parität gibt es einfach nicht, wird es auch nie geben. Nee. Einfach, also. Heißt nicht, dass man es nicht versuchen kann. Doch, wenn man das mit verfassungskonformer Gesetzgebung erzwingen kann, dann gibt es das auch eben. Ja, aber komm, hier hast du dann Leute, die utopische Forderungen stellen, mit Realität aller wünsche ich mir, und dann haben die Leute aus dem Ja. Bundestag im Boot, Ja. die dann tatsächlich noch wichtige Von Sachen allen durchboxen Parteien. können. von allen Parteien. Die wollen Paritätsgesetze auf den Weg bringen. Parität gab es auch in der Sowjetunion, gab es auch in China unter Mao. Da gab es auch einen Haufen Parität. Hat den Leuten dort echt gut getan. Ja, so viel zum Thema. Wir jetzt alle gleich hungrig. Ja, Russland hat das übrigens alles auch gemacht gehabt mit der Revolution und alles, ne, wegen sozialer Gerechtigkeit, ne? Die wollten nur das Gute. Die haben das aus Liebe gemacht und nicht aus Hass. Der Hass, das war nur ein Mittel zum Zweck. Ja. Wenn man arme Menschen so gerne hat, dass man mehr arme Menschen macht. Weißt du? Das sind die Ideen einer visionären Speerspitze. Und du dann die armen Menschen so sehr magst, dass du sie mit Absicht durch Hungersnot sterben lässt. Holodomor. Ja. Nein, aber Parität, also ich meine, dann sofort zur Sowjetunion zu springen, mag auch irgendwie konfus wirken, aber ganz ehrlich, wenn ich Paritätsgesetz höre, fällt mir halt nur Sowjetunion ein. Es tut mir leid, da gab es Parität oder den Versuch, Parität umzusetzen, der grandios gescheitert ist. Naja. Gleiche Bezahlung, das Gesetz für Entgelttransparenz. Einführung eines Unterrichtsfach Wirtschaft und Lebensökonomie als Pflichtfach sowie eines Pflichtfachs Informatiktechnik. Was? Da haben doch irgendwie gerade wieder mal die Arbeitgeber den Feministinnen eine Idee noch mit ins Gehirn geschissen, oder? Die sie dann noch schnell mit untergebracht haben. Oh, lasst uns weniger von diesem blöden Graben, lasst sie da lieber mal gleich Ökonomie und Technik und Dingens, damit wir für die vielleicht noch schneller fertig kriegen für den Arbeitsmarkt. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Seht ihr das auch im ersten Satz? Das Gesetz für Entgelttransparenz ist ein erster Schritt, um Fische. Ja, sehe ich auch. Wobei, an den Fisch könnte ich mich vielleicht schon noch gewöhnen. Aber das ist ein Archivlink, also ich weiß nicht. Es könnte auch sein, dass das... Aber müsste das nicht dann eigentlich da, also Geschlecht der Spezi und dann müsste der Fisch kommen? Geschlecht der Spezi und dann Fische. Ja, das ist ein Zeichen, das gilt nur für Christen, Opex, tut mir leid. Nein, es brennt. Ah. Ja, aber wie ist jetzt gleiche Bezahlung? Also du willst dann Wirtschaft und Lebensökonomie als Pflichtfach einführen, Informatik und Technik. Was hat das mit gleiche Bezahlung zu tun? Also ja, ich denke mal, dass sie wahrscheinlich damit meinen, so nach dem Motto, ja, das wäre ja 50-50 Frauen und Männer, wenn das einfach vernünftig unterrichtet werden würde an der Schule, weil das kommt ja nur durch die Prägung dann nachhinein, dass man dann irgendwie den Leuten sagt, so ja, du bist doch ein Junge und interessierst dich doch bestimmt mehr für Computer. Also, sonst wäre das ja überhaupt gar nicht der Unterschied, bla bla bla bla bla. Als ich in der Grundschule war, hatten wir ein halbes Jahr Werken und ein halbes Jahr Handarbeit. Und ich muss sagen, ich habe Handarbeit gehasst und auch wenn ich das irgendwie ein halbes Jahr lang damals oder zweimal ein halbes Jahr lang hatte, habe ich mich nie wieder zum Häkeln, Sticken oder Schneidern aufraffen können. Also irgendwie kann ich dem nicht so wirklich die große Wirkung zutrauen, weil jemand, der sich nicht für Technik interessiert, für den wird das ja nicht besser, indem man ihn dann zwingt, sich einmal die Woche mit Technik zu beschäftigen, sondern der wird das auch halt mitmachen, weil er eine Note haben will, aber... Das ist ja das Ding mit Parität, okay? Du musst die Leute zu ihrem Glück zwingen, egal ob sie dann glücklich sind oder nicht. Ja, Hauptsache, du hast dein Ding. Hauptsache, du bekommst Unterstützung. Ja, gut, das hatten wir ja auch schon mal, dass der Staat mitbestimmt hat, wer was arbeiten durfte hier. Also, ne? Naja, ich sag mal so, prinzipiell ist es ja auch nicht, also ist das jetzt zumindest eine Forderung, die zum einen machbar wäre und zum anderen vielleicht auch gar nicht mal so doof. Also, es ist ja eigentlich heutzutage schon gut, man kann eigentlich fast nichts mehr reparieren, weil alles so klein und im Labor gebaut ist, dass du es eh nicht selber anpacken kannst. Aber trotzdem, also einfach, was auch Informatik angeht, so Datenverarbeitung, weil ja viele Leute auch gar keine Ahnung irgendwie haben, was das überhaupt bedeutet, Datenschutz und so, weil sie halt noch nie irgendwie eine Datenbank gesehen haben und noch nie irgendwie gesehen haben, wie man halt irgendwelche Daten in Relation stellen kann, um dann halt irgendwelche Informationen daraus zu filtern, die halt erstmal so gar nicht da sind. Und das würde das Ganze auf jeden Fall ein bisschen greifbarer machen. Also irgendwo Ja, aber bei, wenn wir also doch in der schon dabei Grundschule sind. natürlich nicht, aber später dann auf jeden Fall würde ich schon sagen, dass man heutzutage eigentlich das braucht, um irgendwie in seinem Leben vernünftige, informierte Entscheidungen treffen zu können. So ein Ja, bisschen. aber wäre das nicht eher so eine Art Medienkompetenz dann auch wieder? Also ich weiß nicht, ob das Informatik-Technik Ja, ist. Das wäre ist ich ja eher schon. so ein. Naja, gut, Also Informatik für ist mich. ja computergestützte Datenverarbeitung eigentlich. Aber Also ja. für mich ist da der Kern der Sache doch schon, wie du selbst gesagt hast, dass man vernünftige Denkprozesse und Entscheidungen hat, ne? So, und dafür sollte man weder Wirtschaft noch Lebensökonomie noch Informatik oder Technik Leuten beibringen, sondern einfach nur Logik und das Argumentieren. Ja, das ist alles. Wenn man das den Leuten beibringt, wenn man das wirklich so wenig postmodern wie möglich macht, ja, wenn man da sich jetzt nicht hinstellt und sagt, dass das Prinzip von Sokrates, dass man da Sachen so erfragt, ja, ein unterdrückendes Prinzip ist, wozu es schon wirklich Texte gibt. Ja, ich habe die gelesen. Das ist so total krank. Ja, wenn man den Kindern jetzt nicht so Texte vorlegt, wie wenn man etwas analysiert, dann ist es tot und kalt. Ja, dann sollte das schon echt bessere Früchte tragen und genau näher dann dran sein. Weißt du, Informatik und Aber Technik da. ist schon toll, aber Logik ist halt eher der Kern davon, also wie man richtig denkt. Ja. Ich habe jetzt mal Lebensökonomie gegoogelt und das ist Haushaltsführung, selbstbestimmtes Verbraucherverhalten, Umweltverhalten, Gesundheit und Ernährung. Heilige Scheiße. Und Opix, ich bin bei dir im Boot. Wenn du den Leuten einfach nur Logik beibringen würdest, hätten sie die Werkzeuge in ihrem scheiß Kopf, die Sachen eigenständig zu erschließen. Ja, aber du musst den Leuten doch auch praktische Fertigkeiten vermitteln. Klar, auf jeden Fall. Ja. Also, okay, dann vielleicht nicht anstatt dessen halt eher priorisiert, dass man zusätzlich dazu noch Logik mit reingibt. Also, dass jeder Logik- und Argumentationskurse zu belegen hat und dann halt eben noch diese Dinger machen kann, wie er möchte. Ja. Verankerung von wirksamen Sanktionen in den gesetzlichen Regeln. Ich lese hier deutlich zu oft Sanktionen drin, würde ich sagen. Ja, so ändert sich ja nichts, ne? Also musst du ja jetzt mal einen Knüppel rausholen. Ich habe Flashbacks von Russland und der Ukraine-Krise. Einführung von Gender Budgeting im Bundeshaushalt. Alter. Und natürlich die Einrichtung einer Beratungsservice- und Transferstelle, um Gleichstellungspolitik kontinuierlich zu unterstützen und unseren Freundinnen einen gut bezahlten Job zu geben. Ja. Können wir den Leuten nicht einfach nur Arbeitslosengeld geben und gut ist? Warum müssen die keine Ahnung Fantasiejobs erfinden? Oh, es gab Hier doch ist ein irgendwo Gender. diese Geschichte, wo Arbeitslose in so Pseudofirmen gearbeitet haben, damit sie sich gebraucht fühlen. Ne? Also vielleicht sollte man das für diese Gender-Leute auch ins Auge fassen. So, schreiben Sie jetzt diese Woche mal dieses neue Gesetz. Wir schauen uns das am Freitag dann alle an und dann bringe ich das in den Bundestag. Was ist, wenn Heiko Maas mit seinem NetzDG gerade so ein Beta-Test ist für so ein System? Das ist eine Arbeitsmaßnahme, ganz klar. Wir lassen sie einfach mal basteln, dann haben sie was, aber das ändert nichts und rüttelt nichts und solange sie still sind und glücklich. Ist dann der Bundeskorb, ja, an den das gebracht wird. Ja. Ein Programm der liberalen Männer in der FDP fordert Gleichberechtigung. Okay. Genau, hier mal was Positives, aus meiner Sicht vor allen Dingen. Also das ist hier von Genderama, die hatten ja schon irgendwie nach diesem Kongress in Nürnberg, war der glaube ich, hatten sie berichtet, dass da jemand von der FDP gewesen wäre, der gemeint hätte, es hätte sich jetzt so eine Gruppe irgendwie gebildet, die ich allerdings nicht finden konnte, als ich danach gegoogelt habe. Und die scheint also noch irgendwie in Bildung begriffen zu sein. Und da gibt es, soll das jetzt irgendwie am 5. August dann eine Gründungsversammlung geben. Und die haben ja auch schon so ein Programm vorgestellt. Das ist dieses hier. Na, Das das ist ja mal was. klingt auf jeden Fall ganz positiv. Gleichberechtigung statt Frauenrechte gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Die kompromisslose Umsetzung des Artikels 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Okay. Nachteile und Benachteiligung von jungen Männern und Vätern sind geschlechterpolitisch zu thematisieren und zu beseitigen. Sehr gut. Ja. Jungen Männer und Väterfeindlichkeit sind ebenso zu verurteilen und zu beseitigen wie Frauenfeindlichkeit. Hört, hört. Ja, und das ist halt eben so die Nische, die der Feminismus überhaupt nicht begriffen hat, okay? Die haben die Möglichkeit gehabt, sich darauf auszuweiten, aber alles, was da entstand, waren halt die Proteste gegen zum Beispiel The Red Pill, diesen Film, ja? So, oder wenn jedes Mal, wenn irgendwie Männer über ihre Probleme dann reden, ja, in dem Bereich, wo Feminismus dann meint, ja, Gleichberechtigung, heißt es, nee, aber erstmal Frauen und dann du, ja? Ja, aber nee, erstmal Frauen und dann nichts mehr. Ja, aber das ist ja auch nur, das ist doch auch nur Rhetorik von denen. Denen geht es doch darum, dass die Bourgeoisie eben die Männer sind und das war's. Ja, das meine ich ja, das meine ich ja. Und das hätte eigentlich, der Grund, warum wir das jetzt so sehen, ja, ist, weil es erstens stimmt und weil keine andere Gruppe sich da entweder getraut hat oder es auf dem Schirm hatte, weil sie zu inkompetent waren, das mal mitzunehmen und wirklich durchzusetzen, ja. Ach, es ist so einfach beschämend, ja. Aber ja, ich freue mich dafür, dass das Leute machen. Ich denke, es liegt einfach daran, dass der Feminismus die Gleichberechtigung zu einem Frauenthema gemacht hat. Ja? Ja. Und da sind die Männer auf der Strecke geblieben, die auch benachteiligt sind, auf andere Art und Weise, ja? Ja. Aber gekümmert werden. Ist halt schon wenn interessant, es um Gleichberechtigung dass, geht. Halt schon interessant, dass die Leute, die sich gegen das Gendern von Dingen ausstellen, gegen das Gendern von Kleidung, von Verhalten, von all diesen solchen Sachen, ja, überhaupt kein Problem haben, Bewegungen zu gendern, als hier, das ist nur für Frauen was und für Frauen vor und so. Ja. Das ist so erbärmlich, dass Feminismus zu dem verkommen ist. Ja, und nicht nur Feminismus, wir sehen ja am Evergreen College, dass insgesamt diese neue Linke auf diesem Trip ist, diesen White Absence Day und diesen ganzen Schwachsinn. Ja, ja. Also das hier, ich weiß, das ist mir durch Zufall vor die Füße gefallen. Ich wusste, dass es dieses englische Ding gibt, Manufacturing Consent, aber irgendwer hat sich wirklich hingesetzt und hat dieses Ding so hässlich layoutet, wie es ist und alles mit seinen, keine Ahnung, wie viel Seiten Schwachsinn ins Deutsche übersetzt. Eigentlich Learning Good Consent heißt es, okay, sorry. Also wir können ja hier mal einfach durchgucken, das Inhaltsverzeichnis. Wie gesagt, das Ding ist ewig lang und riesig, aber was für ein geiler namenloser Text von was? Soperi Girl. Okay, was ist das? Gedanken das bedeutet zu Sicherheit. Mit Typen rummachen. Wann wird das Ganze ins Arabische übersetzt und in Flüchtlingslagern ausgeteilt? Verhaltensmuster, die darauf hinweisen, dass eine Person zuschlagen könnte. Verkörperter ja. Konsens. Da hatte ich sogar eine Idee. Jemand rennt mit diesem Pamphlet in der Hand rum. Das ist für mich ein Verhaltensmuster, was darauf hinweisen könnte. Dass ich zuschlagen könnte, meinst du, oder was? Ja, dass die einfach verrückt genug sind. Also ich würde gerne das Verhaltensmuster-Ding Absatz lesen. Können wir da hinspringen? Seite 64. Können wir gleich mal tun. Verkörpert. Die Weltraumaffen lesen gar nicht das, was sie da haben. Die stellen es nur vor. Die Weltraumaffen. Ich höre das schon so. Ihr kriegt das ja verlinkt auch. Und ja, vielleicht, wenn es ergiebig ist. Wer sich mal echt quälen will, der kann dann da reingucken. Ja, ja. Ey, welche Lösegeld-Adresse haben dieses Ding gesetzt? Oh mein Gott, was? Ja, eben, furchtbar. Also allein die nicht. Das Wort triggernd. Das Wort triggernd hat einen Pfeil. Hausaufgabe. Das Wort triggernd wird im Glossar erklärt. Wir sollten mal ins Glossar eine dann Liste danach. Deinen zukünftigen Sex und wie du sie erreichen kannst. Behalt sie in deiner Tasche. Konsens. Schreib auf und behalte es in deiner Tasche. Schreibe eine Liste mit deinen Zielen für zukünftigen Sex. Ja. Okay, ich würde jemanden, der bewusstlos ist, befriedigen. Geht das? Darf ich? Ist das Konsens? Was ist, wenn die Person das möchte? Ist das erlaubt? Eine Rangordnung von Schwanzgrößen. Ja, das ist wirklich ein interessantes Ding. Und Schmetterlinge. Schmetterlinge symbolisieren die Leichtigkeit des Geschlechtsverkehrs. Sicherer Sex ist mehr als nur Latex. Fesselspiele. Puppentheater. Das sind interessante, also es ist sehr anregend, da einfach durchzuscrollen. Und wieder kann man dann aus den Worten, die man gefunden hat, eine perverse Kurzgeschichte machen. Fanfiction bitte an Weltraumaffen @ was? Und dann hier Querformat. Finde ich auch super. Aber super. Das ist leider genau das, was Also ich werde jetzt meinen Kopf nicht schräg halten. Im Folgen findest du eine Liste von Anzahl der Ehepartnerin schlagen können. Eifersucht, ja. Wenn jemand eifersüchtig ist, also der nächste Punkt ist schlagen, ganz sicher. Ja. Also ich bin ein sehr eifersüchtiger Mensch und um Gottes Willen, ich hätte noch nie irgendwie dran gedacht, jemanden zu schlagen, auf den ich eifersüchtig bin. Aber gut. Jetzt weiß ich, dass ich gefährdet bin. Das ist gut. Eifersucht, was gibt's noch? Eifersucht, männlich sein. Kontrollierendes Verhalten. Schnelle Bindung. Kontrollierendes Verhalten. Ach du Scheiße, da sollten die Frauen vielleicht auch mal dann... Schatz, ich will nicht, dass du Messamphetamin nimmst. Kontrolliere mich nicht. Ich bin eine realistische Erwartung. Wenn ich Mess nehmen will, ist das meine Entscheidung. Anderen die Schuld an eigenen Problemen geben. Das heißt, die ganze Linke will mich verprügeln? Wahrscheinlich. Anderen die Schuld an den eigenen Gefühlen geben. Frustrierte Linke in deiner Nähe wollen dich verprügeln. Ja, warte. Du machst mich fertig oder du verletzt mich, weil du nicht machst, worum ich dich bitte. Ich kann nichts dafür, dass ich wütend bin. Oh Gott. In Wirklichkeit entscheidet er selbst, was er denkt und fühlt. Ja, was man fühlt, entscheidet man grundsätzlich selbst. Ja. Total, absolut. In welcher Welt leben diese Arschlöcher? Es tut mir leid. Warum hast du dich jetzt dazu entschieden, die nicht zu mögen? Also, finde ich furchtbar. Schalt dich mal um. Ihres Outputs, das kann ich ganz klar. Überempfindlichkeit. Du triggerst mich! Was du da machst, du hast mich fett geschämt. Oh. Grausamkeit gegenüber Tieren und Kindern. Ja, jetzt überleg mal, du besuchst so deinen Partner und dann kommst du nach Hause und dann dein Partner hat so einen Kartoffelsack und da sind ein paar Katzen drin und die schreien die ganze Zeit und dein Partner nimmt so einen Knüppel und prügelt drauf ein und denkst, ja, das ist vielleicht ein negatives Zeichen für Gewalt. Vielleicht. Spielerische Gewaltanwendung beim Sex. Das also, ist schon ein Warnzeichen. Also, ich weiß nicht. Ja, ohne Konsens vielleicht, aber... Ja, Moment mal, Sex geht ja sowieso nur mit Konsens, aber... Ja, gut, aber Alter, es gibt ja auch... Und es gibt auch gar keine Frauen, die da drauf stehen und die Sachen sagen, wie packt mich mal härter an oder so. Ach, was? Nee. Das ist 50 Shades of Grey, das gibt's gar nicht. Also, ich bin älter als 50 Shades of Grey und ich kenne diese Sprüche schon länger. Also. Ja, ja, ich weiß. Ich wollte jetzt nur mal ein relativ zeitnahes Beispiel bringen. Oh. Also, ich hatte mal eine Freundin, die darauf stand, dass man sie würgte beim Orgasmus. Wollte ich jetzt nur mal gerade so sagen. In welche Kategorie fällt diese Frau? Ja? Ist das nicht normal? Keine Ahnung, wirkst du alle deine Freundin? Aber dass du darauf eingegangen bist, war ein Zeichen dafür. Ist das nicht normal? Aber diesen Sauerstoffmangel-Fetisch kennen wir ja aus vielen versehentlichen Selbstmorden. Also, ja, versehentlich. Das erste Mal, dass das passiert. Starre Geschlechterrollen. Aha. Ja, jetzt bin ich aufgeklärt. Jetzt weiß ich Bescheid. Krasse Stimmungsschwankungen. Kann damit gemeint sein, dass der Mann die Partnerin abwertet. Anders kann das natürlich nicht sein. Er wird ihr sagen, bla bla bla. Gewaltanwendung in der Vergangenheit. Gewaltandrohungen. Ja, Gewaltandrohungen kann Zeichen von zukünftiger Gewalt sein. Wow! Gehirn. Gegenstände zerbrechen oder schlagen. Jeder Mann, der schon mal mit handelsüblichen Cocktailgläsern beworfen worden ist, kann sich da einen eigenen Reim drauf machen. Naja. Wenn das Geschirr in der Küche fliegt. Also in russischer Kultur ist es immer die Pfanne, die genommen wird. Die kann man wenigstens halt krass. Ja. Ja, dann passt euch mal an hier. Ja, hier weiter. Dann gibt es nicht so viele Gläser, die müssen geschont werden. Verkörperter Konsens, Alter. Der erste Schritt zu verkörpertem Konsens ist, dass du die Empfindungen und Signale deines eigenen Körpers wahrnimmst. Was fühlst du in deiner Brust, in deinem Becken, in deinem Bauch? Was tust was du tun möchtest? Was? Ach so, wenn du etwas tust, was du tun möchtest, wenn ein inneres Ja sagt, woran merkst du das? Ach du Scheiße, echt. Woran merke ich, dass ich Hunger habe? Woran merke ich, dass ich atmen muss oder was trinken? Ja, und wenn es sich hinterher falsch angefühlt hat, dann war es auch kein Konsens dann. Oder wie? Oh, ey. So viel Irrsinniger, ey. Ich meine, ich lese halt immer Konsens und in meinem Kopf ist einfach nur mit Pfannkuchen mit, weil gezuckerte Kondensmilch, okay? Dass dein Körper ja sagt, ja genau, wahrscheinlich genauso wie ich es gerade gesagt habe. So, so ja, ich habe zwar ja gesagt, aber mein Körper nicht. Ja. Und was ist mit einem vielleicht? Manchmal hast du in deinem Körper eine Reihe von anscheinend widersprüchlichen Gefühlen auf einmal. Es kann sein, dass du in deinem Becken und den Genitalien sexuell erregt bist, aber du dich gleichzeitig in deiner Brust wie weggezogen fühlst. Es kann sein, dass du Wärme im Solarplexus spürst, was dafür spricht, weiterzumachen, aber auch Angst oder dein Hals zieht sich zusammen. Was machst du dann? Dann sage ich meinem Mann, dass ich nicht gewürgt werden möchte, wahrscheinlich, wenn mich sich mein Hals zusammenzieht. Nee, aber bitte, was ist das? Für wen ist das? Für Leute, die noch nie einen Körper hatten und jetzt den ersten Tag in einem drin sind? Oder was? Also, ich habe den Eindruck, dass es halt für Teenager, die gerade Sexualität erleben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir das alles hier so durchlese und so, verwirrt es die doch bloß noch mehr. Ja, im Endeffekt ist es so, dass die dann nachher da liegen und sich denken so, ja, will ich das wirklich? Werde ich jetzt hier gerade unsittlich berührt auf eine Art und Weise, wie ich das nicht will? Verstehst du? Dieses komische Pamphlet, das sorgt doch nur für mehr Unsicherheit. Ja, für gewöhnlich höre ich auf, Sex zu haben, wenn sich mein Bauch zusammenzieht. Das ist ja eigentlich ganz einfach. Ja. Hätten wir das auch mal geklärt. Ja. Großartig. Dafür haben wir Zeit bei uns in der Gesellschaft. Das ist wichtig. Das ja, kommen wir zu anderen interessanten News. Irgendein Politiker meint, dass man nur reisen darf, wenn man sich ausweisen kann. Ich weiß nicht, seit wann man das seit wann man keinen Pass braucht. Aber ja, keine Ahnung. So, Pass Hitler. Durchaus nicht. Der Mann ist Hitler. Ja, der Mann, das ist ja, also einfach nur dieses Bosbach will Migranten ohne Pass an der Grenze abweisen. Wow, das ist News, und es ist dann auch noch kontrovers. Heilige Scheiße. Unmenschlicher Bosbach will mittellose Migranten ohne Pass an der unmenschlichen Grenze abweisen. Wäre eigentlich noch ein bisschen treffender gewesen. Ja. Dann wäre es besser rübergekommen, so gefühlsmäßig. Ja. Das Ding ist halt, dass dieses ich werf meinen Pass weg Ding halt scheiße ist und dass man danach gucken muss, dass man die Identität feststellen kann. Also und dass das überhaupt eine News wert ist, so grundsätzliche Sachen vom Staat sicherzustellen, wie zum Beispiel Sicherheit. Wer reinkommt, wie viel reinkommt, weißt du? Dann hätte man auch gewusst, dass zum Beispiel der Franco kein Asylant ist, oder man hätte gewusst, wo der Anis Amri ist am Ende. Ja. Oder man könnte den Leuten irgendwelche verlässlichen Zahlen zur Einwanderung geben, die es momentan nicht gibt. Und dann kommt gleich hier, der das Asylrecht kennt Obergrenze. Ja, und noch das ein bisschen wird ja mehr. Also, genau, es wird noch unmenschlicher, denn dieser Mann hier. Führende Politiker argumentieren, sie müssten wegen des Grundgesetzes alle Flüchtlinge ins Land lassen. Das Gegenteil ist richtig. Ja. So ist das nämlich. Mit dem 13a Artikel vom Grundgesetz, da steht halt eben drin, dass das halt speziell geregelt werden muss, wer jetzt halt eben aus den Nicht-EU-Staaten Asyl bekommt und dass halt eben es um politische Verfolgung geht und nicht um irgendwie, ja, bei mir im Land ist Krieg und so weiter und so fort. Das reicht eigentlich nicht aus. Also zumindest nicht für nicht-europäische Staaten. Ja, und wir haben ja hier ist das auch damit zu tun, was hier gleich im ersten Punkt steht bei uns, dass irgendwie die Politik zwar immer von Asyl spricht, aber auch halt davon, dass sie die Leute hier ein integrieren will und dass das ganz tolle neue Menschen für uns sind und so. Das gibt das Asylrecht halt eigentlich auch nicht her. Ja, vielleicht erinnert ihr euch noch, wir hatten ja auch mal dieses Video gezeigt von Frau Göring-Eckardt über das grüne Einwanderungsgesetz. Und da hat die ja auch quasi gemeint, so man bräuchte das ja, damit die Leute nicht über das Asylrecht irgendwie reinkommen. Ja, es geht halt eigentlich gar nicht. Es ist nicht dafür gedacht und es ist für politische Verfolgung gedacht. Und ne, also hier räumt er jetzt mit mehreren von diesen Vorurteilen halt eben auf, zum Beispiel, dass halt auch jeder EU-Staat Grenzkontrollen einfach erlassen kann, trotz dem Schengen-Abkommen, was viele Leute halt auch nicht wissen. Also das Schengen-Abkommen ist ja dieses, wonach Freizügigkeit in der EU herrscht, unter diesen Ländern, die das Schengen-Abkommen da unterschrieben haben. Und das heißt dann quasi, dass du quasi deine Koffer packen kannst und in einem anderen Land halt arbeiten kannst und spezielle Genehmigungen halt oder da wohnen kannst. Und interessanter Nebenfakt, und zwar Juden ist ja ein Ländereck, also Frankreich, Schweiz und Deutschland. Und es gab hier das Problem, dass halt eben, es gab ein Flüchtlingsheim in der Nähe der Schweizer Grenze. Und um dorthin und wieder wegzukommen, hätte man über die Schweizer Grenze zurück nach Deutschland gemusst, ja, von da ab irgendwo hinzureisen, ja. Und da das Schweizer Gesetz aber vorzieht, dass du gültige Papiere brauchst, ja, bevor du halt eben die Grenze dort überschreiten darfst, und diese das nicht hatten, konnten sie das nicht, waren also quasi effektiv abgeschnitten. Und das finde ich recht interessant, weil in Deutschland scheint es tatsächlich so zu sein, du hast keine Papiere, nichts, und kannst dir eben einwandern, ja, weil es geht hier ja nicht mehr um Flucht, sondern wirklich um Einbürgerung teilweise, ja. Und tja, da wird dann trotzdem von der Schweiz noch knallhart gesagt, ja gut, ihr könnt das ja gerne so machen, aber bei uns zieht das nicht. Ja. Ich finde es halt auch interessant, dass so ein Artikel jetzt 2017 rauskommt und nicht 2015. Ja. Also, ganz ehrlich, während der Flüchtlingskrise habe ich mir gedacht, habt ihr Journalisten alle irgendwie mittlerweile einen MT oder was? Jeder schreibt darüber, wie wunderbar das ist, was gerade passiert, und irgendwie man kann es ja trotzdem toll finden, dass man humanitär ist, aber vielleicht sich ein bisschen kritische Denke einfach bewahren und auch kritisch Bericht erstatten. Und nicht einfach nur, Mutti Merkel, ich empfange deine Weisung aller Journalismus machen. Also, ja, Staat muss nationale Identität schützen. Ja, das ist hier halt auch ziemlich bemerkenswert, ne? Also das Prinzip der nationalen Identität in ihrer Wahrung ist dem Verfassungsstaat vorgegeben und bei entsprechender Gefährdung Kraft wehrhafter Verfassungsstaatlichkeit auch aktiv zu schützen. Dies geht naturgemäß auch und insbesondere gegenüber Flüchtlingen oder Einwanderern aus anderen Kulturkreisen, wie insbesondere dem Islam. Nationale Identität, da merkt man doch gleich, dass das voll Nazi ist, was da steht, Chris. Hast du einen Unzeihwurf? Das ist bestimmt so ein Daily Stormer-Artikel. Aha. Das liest sich wie Poll. Ja, oder hier, ne? Der Gesetzgeber hat nicht nur die Aufgabe, für die nötigen Integrationsmaßnahmen zu sorgen, sondern auch über die Wahrung nationaler Identität zu wachen. Der deutsche Gesetzgeber hat insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass nicht Kontra- oder Parallelgesellschaften von Angehörigen anderer Kulturkreise begründet werden. Na, das ist ja mal schön ins Wasser gefallen in Deutschland. Rasanter Anstieg, Bundesländer schieben mehr Flüchtlinge ab. Diesen Monat schon 12. Ja, über ganzen Belgien bricht halt keinen Anspruch auf Asyl. Bei mir nach, wer sich nicht registrieren lässt, wer sich nicht mehrfach registrieren lässt, etc. pp. Ja. Werden genug Leute, die hier eigentlich am Morgen ausreisen müssten, aber es nicht tun. Wie jetzt in diesem Fall von dem Typ, der das 5-jährige Kind getötet hat, der ist angeblich Christ geworden. Da fallen mir alle Haare aus. Klar ist der Christ geworden, weil er genau weiß, dass er dann sagen kann, ich kann nicht zurück nach Hause, alle wollen mich umbringen. Aber ja, dass wir Kinder umbringen und sich dann auf sowas zurückzuziehen, ist echt armselig. Das ist ganz beliebt. Da auch meine iranische Nachbarin, die hat mich schon vor einem halben Jahr oder so mal irgendwie im Treppenhaus angehalten und meinte so, ja, hier, ich muss dir was erzählen. Das hat sich bei ihr in ihrem Netzwerk quasi schon rumgesprochen, dass das jetzt mittlerweile irgendwie so das Ding ist. Dass sie da halt alle losrennen und sagen so, ich will, lass uns taufen, weil dann kann es keiner mehr abschieben. Wunderbar, finde ich gut. Super. Aha. Ich meine, es ist ja auch so, dass wir nicht mal mehr so 50% von den Leuten aus der Flüchtlingskrise aus Syrien kommen. Also, so. Ja, und auch von denen, ne? Also das wird ja auch immer gerne vergessen, das ist ja nicht ein Block Leute, sondern da ist Bürgerkrieg in dem Land. Ja, das war von irgendeinem linken Politiker, der war auch bei dem Vorfall, über den wir letzte Woche gesprochen haben, wo sie einen Stuhl angezündet haben, in den Hof gestellt haben, Polizei gerufen haben und eine Polizei mit Steinen beworfen haben. Da war anscheinend dann auch ein linker Politiker mit dabei, der auch mit Stein getroffen worden ist, der dann meinte, ja, so kann ich jetzt nicht solidarisch sein, das ist schon hart assi, was ihr macht, und dann später aber auch wieder Solidaritätsbekundung rausgehauen hat, wo man sich dann einfach nur denken kann, ja, macht man da dann auch irgendwann was, oder ist es einfach normal, so Riga, also Riga-Straße, also wo man sich einfach nur so denkt, so, also wenn in Heidenau irgendwelche Leute Randale machen, dann ist das komplett Deutschland News und wird die Sau durchs mediale Dorf getrieben. Und wenn hier regelmäßig auf Polizisten losgegangen wird, dann sagt man, ja, das muss so sein, weil wir brauchen Marxisten hier aus Gründen. Also, ja, du weißt doch, dass Linksextremismus ist ein aufgebauschtes Problem, Manuela Schwesig. Ja, Whataboutism. Die gibt's eigentlich gar nicht. Ja, und das hier ist ja auch echt, das ist so ein Fiasko. Warum da nicht auch irgendwie die Beteiligten endlich mal Konsequenzen draus ziehen? Das kostet uns 6 bis 8 Milliarden, diese Scheiße, die sie da gemacht haben. Wer es nicht mitgekriegt hat, wir haben irgendwann im Laufe dieser Ausstiegsgeschichten haben wir einen politischen Deal mit den Stromversorgern gemacht. Die zahlen auf ihre Brennelemente eine Steuer. Im Gegenzug dürfen ihre Meiler ein wenig länger am Netz bleiben. Jetzt haben die dagegen geklagt. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, der Bundestag war gar nicht zuständig, diese Steuer zu erlassen. Und deshalb ist die nichtig. Und deshalb können die Konzerne die mit Zinsen von uns zurückkriegen. Fragt sich halt, warum bezahlen wir Leute, die offensichtlich nicht in der Lage sind, Gesetze so zu machen, wie es gehört, fürs Gesetz zu machen? Ja. Und warum übernimmt dann niemand Verantwortung, dass da irgendwie Geld aus dem Staatshaushalt fehlt? Und dann als obendrauf, dann als Kirsche auf der Sahne noch der Schäuble, der sagt, wir schaffen aber trotzdem die schwarze Null, wir pressen einfach noch ein bisschen mehr aus den Leuten raus. So. Oh. Es ist halt einfach auch interessant, dass also zumindest, sagen wir mal, sind die Zinsen als Schaden entstanden. Sag mal, wenn das Gesetz nichtig war, dann sagen wir zumindest, aber die Zinsen sind definitiv als Schaden entstanden, und man bekommt aber keinen Verantwortlichen präsentiert, niemand, der sagt, ja, das habe ich verbockt, tut mir leid oder so. Ich weiß nicht, also irgendwie fehlt mir da so ein Stück weit die Leute, die Verantwortung tragen, also die Fähigkeit, eine Antwort zu geben, warum das so gelaufen ist. Ich finde das schon irgendwie krass. Also 6 Milliarden oder 7 Milliarden, was es sind, was sie erhoben haben, die sie zurückzahlen müssen. Also soll ich dann für den Schaden, den scheiß Politiker angerichtet hat? Ich weiß nicht. Ah, ja, Katar. Also, es gab ja jetzt da so ein diplomatisches Fiasko um den Katar herum. wegen Unterstützung von dschihadistischen Gruppen. Und in dem Dokument hier sind halt auch Verbindungen zur Dschihadisten-Szene, auch im Libanon, halt enthalten. Und Katar hat einige Späßchen zu verantworten, wo sie radikale Gruppen unterstützt haben. Allerdings ist es in Sachen Mittlerer Osten auch so ein bisschen so fadenscheinig. Ich meine, Saudi-Arabien hat am Anfang auch ISIS mit unterstützt. Also es ist irgendwie ist das für mich so eine Shitshow. Also es ist gut, dass wir mal irgendwem auf den Sack hauen, weil Gelder fließen zu Gruppen, wo es nicht hin soll. Aber es ist halt, also der Mittlere Osten wäre weniger chaotisch, wenn man einfach sagen würde, dass die Staaten einfach sich darum kümmern, dass man keine scheiß Dschihadisten im Nachbarland unterstützt. Also, ja. Ja, das Ding ist ja auch, da unten nennen ja dann diverse Töpfe, diverse Kessel schwarz, weil jeder da, also ob der Iran, die Türkei, Saudi-Arabien, die haben alle Dreck am Stecken, was die Finanzierung von so Terroristen, Rebellen oder wie man sie nennen will. Also spätestens, ja, wenn es gegen Israel geht, gibt da jeder gerne seine paar Dinare. Ja, ja, hier das nächste, wo man Erdogan auf dem Foto mit einem tunesischen Dschihadisten-Menschen sieht. Also wo halt dann auch einfach so, ja Leute, keine Ahnung, so ja, destabilisiert euch gegenseitig. Und dann habt ihr Bürgerkrieg und dann heißt es der böse Westen, der was macht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Auch nach der Invasion von den Amis im Irak hätte vielleicht einfach mal die Nachbarschaft vom Irak nicht die Gruppen unterstützt, die sich gebildet haben, nachdem die Regierung aufgelöst worden ist, wäre vielleicht der Bürgerkrieg auch nicht so krass geworden. Also einfach so, ich weiß nicht, hätten sie vielleicht Demokratie anstatt ISIS, aber scheinbar gönnt sich da die Nachbarschaft nichts. So. Hauptsache, was weiß ich, Regionalpolitik. Es ist halt schon traurig für Länder, wenn die Politik, die sie fahren, nicht die ist, dass man selber wächst und dadurch stärker wird, wie der Nachbarstaat, sondern dass man dadurch stärker wird, dass man den Nachbarstaat schwächen muss, was ziemlich gammelige Politik ist. Also. Und die absolute Farce ist halt, dass der Hekmat Yar, der da mit auf dem Foto ist, das ist ein afghanischer Warlord, der schon gegen die Sowjets gekämpft hat, sich unzähliger Kriegsverbrechen irgendwie schuldig gemacht hat, aber am Ende hat ihn dann Afghanistan rehabilitiert und die UNO hat danach die Sanktionen gegen ihn aufgehoben. Ja. So werden solche Menschen salonfähig wieder gemacht. Ja. Wunderbar. Och, das ist zwar ein Massenmörder, aber die Zeiten ändern sich, ne? Ja. Ja, dieses Dokument, das ist von einem UN-Sonder-Irgendwas, der sich hier über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz geäußert hat, in nicht positiver Form. Also, es ist da ziemlich sauer aufgestoßen. Warum heißt es denn hier Netzdurchführungsgesetz? Kann denn einer mal das Gesetz richtig betonen oder schreiben? Wahrscheinlich nicht. Eieieiei. So durchgeführt hier. Aber here and after wird es nur als The Bill bezeichnet. The Bill, Clinton. Ja. Ja, komm, irgendjemand von der UN sagt, Mars, glaubst du bist was Besseres wie ich? Du und dein scheiß Gesetz, geh mal abkacken, was soll die Scheiße hier? Finde ich gut. Ja, es war auf jeden Fall auch lustig, dass plötzlich alle möglichen Leute irgendwie rausgekommen sind und gemeint haben, so, ja, hier, die UN sagt, wir sind doof. Weil man das ja auch nicht vorher selber wissen konnte, weißt du? Es haben ja auch nicht vorher schon Leute in Deutschland und dann Leute in Europa gesagt, dass das verfassungswidrig und höchst bedenklich ist. Aber ja, wir wissen ja, ein Overblocking, das wird so klein gehalten wie möglich, deswegen kann uns allen gar nichts passieren. Ja, es ist nur der so, Mars, dass die EU, die UN, weiß, dass alle sagen, das ist schlecht und der Mars sagt, ja, ich kümmere mich jetzt hier mal um die Rechten im Facebook. Wir wissen zwar nicht, wie viele Einwanderer und Flüchtlinge wir aufgenommen haben, aber wir können dir die Polizei nach Hause schicken, wenn du ein falsches Bild retweeten tust. Ha. Demokratie. Ja, das war ja, gab ja diesen Tweet von der Londoner Polizei, glaube ich, war es, ne? Nach dem Anschlag. So, ja, das ist aber jetzt, müsst ihr mal aufpassen, ihr könnt bis zu 2 Jahre ins Gefängnis kommen, wenn ihr die falschen Sachen tweetet. Das finde ich auch, das schürt auch gar nicht erst den Hass, wenn man, nachdem irgendwie mehrere Leute im eigenen Land von solchen Arschlöchern niedergemetzelt worden sind, dass man dann als erstes aber erstmal gesagt kriegt, hier, bitte passt auf, was ihr sagt. Weil das ich meine, das aus islamischen Ländern kennen wir das ja auch so, da malt jemand einen Mohammed und dann gehen die total gesittet dann irgendwie ihre Protestnoten abgeben und brennen nicht halbe Stadtviertel nieder in ihrer eigenen Stadt. Ja, hier ist quasi das mit dem Abschieben ins Privatrecht, ne, das war ja auch schon, das hat der Danisch, glaube ich, als erster gesagt. Dazu kann ich mich noch dran erinnern. Und das steht jetzt hier in diesem UN-Ding drin. Ja, das haben ja eigentlich alle gesagt, auch die das kritisiert haben, dieser Punkt, dass man Rechtsprechung halt nicht auf Privatunternehmen abschieben darf. Ja, aber ich glaube, das war schon doch, von ihm ist das so ein bisschen gekommen, weil er hat ja sogar mehrfach irgendwie angerufen und die haben ja erst irgendwie gemeint, wir reden nur mit Journalisten oder so. Boah. Und es ging ja irgendwie ein paar Wochen hin und her, bis sich dann da irgendwer zu geäußert hat und das war ja dann sogar irgendwie in diesem FAQ irgendwie da drin, wo sie das ja noch verneint haben und wir damals mit dem Sonderstream dann habe ich das ja mit meiner Software hier in ein Jahr geändert, weil das halt eben eher gestimmt hat. Rewarding and approving of offenses ist schon Hate Speech, oder was? Nicht schlecht. Wenn ich also demnächst guter Witz sage, sollte ich vorsichtig sein. Ja, das ist jetzt quasi nur die Übersetzung wahrscheinlich von dem Gesetzestext. Ja, wir gucken uns mal dieses kurze Video hier an, würde ich sagen. Sekunde, ich unmute die Dame nochmal. Das ist eine alte Bekannte von uns. Jetzt kommt bestimmt was Kluges. Jetzt bin ich gespannt. Sicher. Von Straftaten. Endlich mal was lernen. Und das anschließende Veröffentlichen davon okay. Als negative Berichterstattung. Ihr hört nichts, kann das sein? Ich halte den. Das haben wir gleich. Sag mal was. Einmal was? Profis. Ja, das war schlecht. Moment. Ja, genau. Nee, das kann nicht sein. Sag mal was. Sag noch mal was. Was? Ah, jetzt, ich glaube, jetzt stimmt's. Yay. Ach ja. So, okay. Was wären die Weltraumaffen ohne technische Schwierigkeiten? Nur die Hälfte wert, ich sag's euch. Das ist ein Teil unseres Unterhaltungswerts. Genau, es kommt einfach. Es gehört einfach dazu. Mann. Ich höre leider immer noch nichts. Das war gerade hier, das war gerade ein sehr klug aufgebauter und strukturierter Witz. Ja. Entmuten so, sollte man. Der Aufbau und die Pointe. Was denken Sie über das Sammeln von Straftaten von zum Beispiel Migranten und das anschließende Veröffentlichen davon als negative Berichterstattung? Ich halte das für rechtspopulistisches Handeln. und auch die ganzen Unterstellungen, dass über diese Straftaten nicht berichtet wird, stimmt nicht. Natürlich ist auch ein, versucht auch die Politik teilweise Sachen zurückzuhalten, weil sie auch Angst haben, weil sie wissen, wie die Reaktionen von rechts aussehen, weil sie schon die ganzen abgebrannten Flüchtlingsheime gesehen haben. Aber es ist nicht so, als würden Straftaten von Geflüchteten insgesamt verheimlicht werden in Deutschland. Und dieses Also weißt du, ich habe keinen Bock, dass bei mir Nachrichten zensiert werden, weil rechts außen oder links außen eine Heulkrampf bekommt, wenn irgendwelche Nachrichten rauskommen. Mich als Mitte juckt es keinen Pfennig, was in den Lagern passiert. Da brauche ich keine Journalisten. Aber Ebel, das ist doch Wasser auf die Mühlen meiner politischen Opposition. Ebel, wenn was ich nicht will, was du sehen darfst, darfst du nicht sehen, okay? Ja. Okay, es geht hier darum, dass wenn sie das mal eingestehen würde, wenn sie mal sagen würde, es geht darum, dass Informationen transparent und öffentlich gemacht werden soll und nachweislich, solange sie nachweislich stimmt, ist sie zu zeigen, egal wie angenehm oder unangenehm sie ist, egal welche Reaktion drauf kommt, ja, dann könnte sie dann nicht mehr hingehen und Muslime dafür so voll apologetisch hingehen und sagen, ja, aber seht ihr mal, das passiert doch, ja, hört auf, Mohammed zu zeichnen, hört auf, die armen Muslime so zu triggern, ja, dann passiert sowas nicht, ja, hättet ihr nochmal auf mich gehört, ja, hättet ihr mal die Nachrichten zensiert, ja, so, die redet so wirklich unglaublichen Scheiß, wirklich. Ja. Vor allem, ich meine, die Kritik besteht ja nicht darin, dass nicht über solche Vorfälle berichtet wird, ja, was die Einzelfall-Map, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass darüber jetzt, dass das jetzt gerade Thema ist bei ihr, ja. Was sie macht, ist ganz einfach aus regionalen Medien das weiterzugeben auf Twitter, ja, und quasi einem größeren Publikum zugänglich zu machen, ja, weil eben in den größeren Medien mit mehr Reichweite nicht darüber berichtet wird, ja. Unglaublich, unglaublich, ey. Das ist so unglaublich. So, Präte sammeln oder ähnliches, das macht man ja auch mit sonst niemandem. Es gibt noch nicht mal vernünftige Sammlungen darüber, was für Verstöße gegen das Gesetz Menschen aus Schützenverein machen. Vielleicht sollten wir das dann als nächstes auch mal sammeln und gezielt veröffentlichen. Warum denn auch nicht? Was ist denn das Problem? Okay, mach doch. Du kannst doch ja irgendeiner Kackgruppe angehören, die sich im Thema XY daneben benimmt. Und trotzdem Mensch sein. Was ist denn das Problem dabei? Vielleicht lernt man dann was über das Verbrechen und kann es besser verhindern. Gerade die Linke hat doch eine Plattform mit Indie-Media, die eigentlich nichts anderes tut, und mit Netz gegen Nazis, die nichts anderes tut, als die Straftaten oder gefühlten Straftaten aus einer bestimmten Menschengruppe zu katalogisieren. Warum darf also jemand anders das mit anderen Menschen nicht tun? Das ist mir ein bisschen unklar. Lassen Sie einfach alle ans Licht der Öffentlichkeit zerren. Das wird schon gut gehen und keine Hexenjagden aus. Das ist ja das Ding. Der geht es nicht darum, was passiert. Der geht es darum, wer es macht und für wen es gut kommt. Das war auch schon damals, als dieser Hashtag-Aufschrei so ein Ding war. Da haben die auch gemeint, hier, wir dürfen nicht zulassen, dass Köln instrumentalisiert wird von rechten Hetzern. Immer so, bist du vollkommen zurückgeblieben? Ich meine, so, das hat nichts mit rechts oder links zu tun. Ja, ihr bezieht das darauf. So, ihr instrumentalisiert die Geschehnisse. Ja, ja, genau, also ohne Spaß, um hier mal den Ebel zu machen. Also diese ganze Sexualstrafrechtsreform ist überhaupt nur wieder auf den Tisch gekommen, wegen der Silvesternacht, wegen Köln. Das war gestorben, die Nummer. Also das war alles, wurde alles schon verhandelt, und das Kanzleramt hat gesagt, nein, wir machen das nicht. Und damit war die Sache gegessen. Und dann kam die Silvesternacht. Und dann instrumentalisiert man, und dann kritisiert man, wenn andere Leute das mal instrumentalisieren würden. Weißt du? Aber sich selbst außen vor halten. Alter, so schlimm. Ja, das ist ja auch nur für das Gute, was sowieso hätte passieren müssen. Ja, unmöglich, Alter. Ja, und hier haben wir das RAKT-Festival in Tübingen. Ist eigentlich nur einmal aus unserer Reihe, welche Netzkonferenzen finanzieren wir den Idioten eigentlich noch aus Steuergeldern? Wenn man hier unten guckt, Baden-Württemberg-Stiftung, das ist ein Organ des Landes Baden-Württemberg. Hier wird auch wieder Steuergeld verbrannt. Und aufgefallen ist es mir, ich glaube, weil die Lillian Grimsqueaker hat mir hier dieses Ding geschickt auf Twitter und meinte, hat mir deren Code of Conduct gezeigt. Ich weiß jetzt nicht mehr, auf welcher Seite das genau war, auf wer wir sind oder wo auch immer. Auf jeden Fall stand da halt explizit, dass sie

Was machen die? Da kannst du dann miteinander flaggen oder was? Machst einen Eintrag? Wenn ich schon oben Mission lese, dann weiß ich doch eigentlich schon alles. Ja. Missionen haben die gleichen Leute, die Visionen haben. Eine Community und ein gemeinsames Ziel. Die haben das irgendwie mit Zivilgesellschaft oder irgendwas mit Gesellschaft machen, irgendwas mit Gruppe. Die können nichts alleine machen, Alter. Oh mein Gott. Offensive gegen Hass, das ist ihre Mission. Also ich hätte jetzt bei Mission schon irgendwie erwartet, dass da mehr dran ist wie, wir haben eine Community, eine Kampagne und eine App. Also dass sie jetzt sowas schreiben wie No Countries, No Borders, Imagine, la la la, Peace and Frieden. Ja, also zeig auch dein Gesicht, weil die Leute ja natürlich, weil das ja auch so gefährlich ist, ne? Also deren Meinung zu haben, das ist total verpönt, so. Die sind praktisch Revolutionäre. Ja, dann soll doch mal die Antifa einfach so mal das Mantra mal übernehmen und mal schauen, wie weit die kommen ohne Masken. Das Obskure bzw. Widersprüchliche ist ja, dass hier im Sinne einer Community sollst du dein Gesicht zeigen und die Kampagne unterstützen, aber die App, da kannst du anonym Hate Speech melden. Ja? Und wegen der Community-Geschichte, also ich glaube, auf Twitter gibt es noch gar nicht so viele Tweets zu Ban Hate. Ich habe die starke Vermutung, dass hier noch quasi dieses ganze Social Branding und so vorbereitet wird. Ja. Vor allem, was das hier schon wieder ist, bist du ein Opfer? Ja, ja, du kannst was gewinnen. Gewinne. Ja, also mitmachen gewinnt, ne? Ist das auch von Ben Hate and Jerry's jetzt? Oder verstehe ich da was wahrscheinlich, falsch? Wahrscheinlich, ja. Welche Diskriminierungsformen gibt es? Das ist, und zwar diese App wurde von der Kreativagentur Gold Diggers entwickelt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich meine, sobald du Ban vor irgendwas steckst, ja, und dann anfängst, das so zu drehen, ja, dann hast du ein Fass aufgemacht, das du nicht in der Lage wärst zu schließen, weil es dann heißt, stell dir mal vor, da steht Ban Feminism. Ja. Politism, das wäre ja zum Beispiel, also wenn man jetzt deren Wortbildung folgt, ist Politism doch genau das, was sie im Moment machen. Oh, du bist rechts, du bist böse, du bist Nazi, ist doch dann der Politism, oder? Das läuft doch dann genauso wie bei den anderen Sachen auch, das ist halt entscheidend, wer die Macht hat und die Nazis haben ja schließlich die Macht und von daher können die halt nicht unterdrückt werden, ist doch logisch. Aber was bei Ban-Politism, politische Anschauung, ich keine Ahnung, es sind ein Haufen politische Anschauungen werden gebannt. Wann habt ihr das letzte Mal einen Artikel über Monarchismus in der Welt gelesen? Also, weißt du, es wird ein Haufen Kram ausgesperrt. Da kann man jetzt drüber diskutieren, ob das Sinn macht oder nicht, aber ich, keine Ahnung. Also, außerdem bin ich der Meinung, die sollten alle mal bei Arab Twitter Ban Religion posten, den Hashtag trenden. Ja. Und dann zeigt dein Gesicht. Ja, ist mir egal, die sollen Ben Religion schreiben. Was ist denn hier auf deren Instagram-Account los? Da oben rechts. Gibt es da auch Fotos von dem Ben? Es gibt da, ich glaube, wenn du mal ins Forum guckst, ein Beispielbild, was die unter Hate Speech. Alter Schwede. Ja, außerdem haben sie das wird uns alles retten, was wir hier sehen. Diesen Dreck hier haben sie umgezogen. Ja, also. A civilization should then be judged by how it treats its minorities. Ich kenne diesen Spruch mit Strafgefangenen eigentlich. Ja, schon, ne? Ich kenne diesen Spruch mit Haustiere. Ja, schon, ne? Also, ja, ich kenne den Spruch mit ganz vielen, aber hier wurde es umgedichtet und dann dem Gandhi in den Mund gelegt, ne? Ist das nicht der Typ, der irgendwie mit Minderjährigen rumgehangen hat? Ach, ne. Ja, der Gandhi, der hat sich immer nackt zu kleinen Mädchen gelegt, um seinen Willen zu testen. Warum er auch das auch immer gemacht hat. Scheiße, schon wieder nicht geklappt. Naja, morgen versuche ich es wieder. Religious freedom doesn't mean you can force others to live by your own beliefs. Das ist so absurd. Freiheit, Religionsfreiheit, okay? Religionsfreiheit gibt in allererster Linie die Freiheit von sämtlichen Religionen. Du kannst deine Religion schön, haben. Wenn das so wäre, aber ich wäre damit schon zufrieden, wenn das so wäre, wie Herr Obama das hier sagt. Das ist ja auch so die amerikanische Vorstellung halt eben. Ja, klar, aber ich meine damit wirklich, dass wenn du Religionsfreiheit wirklich so weit wie möglich auslegen willst für dich und so frei wie möglich Religionsfreiheit anwenden, ja, dann ist das halt... Ja, ich sag mal so, das Problem ist ja eigentlich eher bei diesem Ding jetzt, wo ist da wirklich das Problem? Das Problem ist doch jetzt eher, ja, also mit einer gewissen Religion, die es nicht abkann, wenn andere Leute irgendwie anderen Glauben haben, beziehungsweise das gar keinen. Das Ding ist, ich glaube, der Fehler ist, dass wir halt alle Religionen gleich ansehen. Man sollte da auch eine qualitative Gewichtung vornehmen. Ja, nee, das ist ja schon... Liberal ist die Religion gegenüber anderen Religionen, ruft sie zu irgendwelchen Aktionen gegen andere Religionen oder Andersgläubige auf, etc. pp. Aber und hör mal, das kann man Abstufungen alles, der Religionsfreiheit ein. Das kann man alles nehmen und einfach nur eine einzige Definition einführen. Das ist einfach genauso, wie das mit Feminismus ist. Ja? Du sagst einfach, ja, Feminismus ist für Gleichberechtigung und von Mann und Frau, und wenn sich jemand nicht daran hält und sich als Feminist bezeichnen, ist er kein Feminist. Du landest dann einfach bei dieser kein wahrer Schotter-Argument und das bringt überhaupt nichts weiter. Also ich habe ja das auch schon, das habe ich ja schon mal irgendwann in einem Stream gesagt, ich sehe es halt wie das antike Athen. Du darfst dir jeden Gott verehren, es sei denn, er schließt die Verehrung anderer Götter aus. Ja? Das wäre so ein einfaches Ding. Ja, aber nee. Ich will einfach keine Götter verehren. Dann werden wir die schlimmsten Religionen gleich los. Naja, Das daran halten sie sich ja schon. Also ist ja nur der eine Gott. Das wird ja immer wieder gesagt, so nach dem Motto, ja, hier, wir glauben ja alle an denselben Gott. Ja. Die haben ja, übrigens... Trotzdem sind sie ja alle gegen Leute, die andere Götter, ja. Mehr Götter oder ja, verschiedene. Aber das ist ja nicht das Hauptproblem. Es ist ja sogar so, dass du innerhalb vom Islam auch genug Kopf einprügeln hast über diese ganzen Fragen, da wer war der richtige Nachfolger vom Propheten und dieses ganze Zeug. Das T in Islam steht für Toleranz. Genau. Könnte der Pofalla die Diskussion über die Nachfolger nicht einfach für beendet erklären? Ich würde sagen, ja. Ich bin auch der Meinung, das sollte dringend, also die brauchen einen Staatsvertrag und dann wird das einfach die Regierung, die macht das dann einfach. Ja, auf jeden Fall. Pofalla dann zum Ehrenimam oder so. Und der kann melden, das überprüfen, verfolgen, finde ich auch gut. Melden, ja. Überprüfen, verfolgen, das kenne ich noch früher. Das war das Motto unserer Abteilung. Woher haben die das? Ey, das sollte jemand einen Photoshop machen und dann noch rechts dazufügen, richten. Weißt du? Ja, überprüfen, ja. Verfolgen, richten. Und das Richten in blutrot. Ja. Um welche Kategorie handelt es sich? Wo befindet sich das Hassposting? Wo das Hassposting zuletzt gesehen? Lade einen Screenshot als Nachweis hoch, ja. Das ist aber das Hassposting bewegt sich auf der A3 in nördlicher Richtung. Genau. Es ist bewaffnet und sehr gefährlich. Das Hassposting soll haben Sie irgendwelche Hasspostings bei sich? Gehen Sie nicht aus dem Haus und haben Sie Ihre Hasslizenz per Hand. Überleg mal, du willst ins Werkzeug gehen und dann guckst du erstmal dein Handy an, ob du heimlich Hate-Memes auf deinem Handy hast. Also da sitzt du so zu Hause, postest so, bist so richtig mett und lässt so Dampf online ab, da klopft es bei dir an der Tür, steht so ein Polizist so, wissen Sie, wie schnell Sie gerade gehasst haben? So. Genau, ja, oder die bilden dann so Pepe der Frosch schnüffelnde Hunde aus. Pepe der Frosch, Schnüffelhunde, die im Internet, das sind dann so Pepe-Bots, die suchen dann nach Pepes und dann merken die es und das ist dann der Hass und Grenzkontrolle am Hass. Oh mein Gott, Alter, das ist so pervers. Stell dich einfach vor, wenn ihr ausreisen oder einreisen wollt in irgendein Land, wird erstmal überprüft, was ihr alles im Social Media gepostet habt. Ja, Moment mal, Amerika macht das ja so. Wollen deine Social Media Accounts, bevor du einreisen darfst. Ja, das verstehe ich schon, aber ich meine wirklich auf diesen kleinlichen Aspekt von wie viel Hetze du denn im Netze verbreitest. Ja, so, ja, es gab bei dir 230 Zwischenfälle von Hass, ja, und wir sind da einfach schon so hart bei Demolition Man, weißt du, dieses Death, Murder, Kill, ja. Auf jeden Fall, lade Screenshots als Nachweis hoch, also das könnte durchaus problematisch werden, also auch mit der aktuellen Fassung von unserem 130 StGB zum Beispiel. Wo wenn wir jetzt lass uns die anzeigen, dann sagen wir, die tun Hass verbreiten. Ne? Und dann sollen die vor allem Screenshots, Das kann man alles so verdrehen, wie man möchte. Ich finde das so lächerlich, dass so eine Seite, die sich da so voll mit App und so beschäftigt, keine Ahnung hat, das so einfach in Hand umdrehen, F12 drücken oder F11, genau, und dann einfach hier Inspect Element betreiben, einen Text verändern, das dann abspeichern. Da vor allem. Ja, also, was heißt beschäftigen? Also, es ist ja so, diese App ist ja im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle Steiermark entstanden, ja, und bei denen gab es schon vorher die Möglichkeit, dass man online bei denen über ein Meldeformular Hate Speech und solche Sachen meldet, ja. Jetzt weiß ich gar nicht, welchen Zweck diese App haben soll, vielleicht, keine Ahnung, um den ganzen Prozess zu vereinfachen oder so, ja, aber in Anbetracht der Tatsache, dass sie halt eben diese Kreativagentur, die dahinter steckt, dass die sich mit Social Branding und Corporate Design den ganzen Scheiß beschäftigen, davon aus, dass das Ganze halt wieder so movementmäßig vermarktet werden soll, so wie No Hate Speech. Ja. Ja, es ist einfach so, die sollen mal alle nach Hause gehen, ich habe echt keinen Bock auf die Leute, Mann. Ja, geht nach Hause, ihr habt OPEX gehört. Ja, geh nach Hause, Doppelscheiß. Oh. Warum eigentlich nicht zwei Horn? Weil kein Ohrhasen und zwei Ohrküken und fuck, Alter. Ja, Sie sehen hier, was 60.000 Euro Steuergeld anrichten können, wenn man gleichzeitig Mescalin nimmt. Einfach, wie high muss man drauf sein, um auf das Konzept zu kommen und das in der Gruppe durchgewunken zu bekommen? Alter. Komm, aber das ist doch voll hip und cool und die Jugendlichen stehen drauf, siehst du doch am Hashtag. Alter, das ist einfach Indoktrinierung von Kindern, okay? Man gibt denen so Einhörner. Einhörner sind cool. Regenbogen ist ein Zeichen für Frieden und für Liebe und Toleranz. Ja, komm, hier, siehst du mal, hilf dem Einhorn doch, ja? So, sei auch ein Doppelhorn, ja? So, trink Doppelkorn, ja? Ja, vor Alter, allen Dingen steht da halt jetzt überall noch mit bei Meinungsfreiheit und dann können sie dann hinterher sagen, so nach dem Motto, ja, wir tun doch was für die Meinungsfreiheit hier. Wir wollen, dass das Zensur eingeführt wird, weil das stärkt die Meinungsfreiheit, wenn wir diktieren können, was denn genau gesagt wird. Wir brauchen eine weitere Kampagne, noch eine und noch eine und noch eine. Jede Scheißdreckswoche kommt irgendeine verkackte neue Kampagne, die mir irgendwas über fucking Hate Speech erklären möchte. Wir brauchen ein Gesetz, was die Kampagnen für eine Kampagne pro Monat limitiert. Ich sag's euch. Man hat der Typ links im Bild sich als Trump-Supporter verkleidet. Aber Beschaffungsmaßnahme. Für einer. Make America Great Again oder was. Naja, auf jeden Fall, was ich halt so witzig finde an der Geschichte, ist ganz einfach, stellt euch mal vor, ja, da werden solche Kampagnen ins Leben gerufen, ja, die echt total hirnlos sind, wo die Leute sich im besten Fall drüber lustig machen, ja, und am Ende des Jahres müssen sich dann diese Zuschüsse und diese ganzen Gelder verwalten, ja, müssen sich dann halt rechtfertigen, warum sie denn da Geld reingesteckt haben und dann die Frage gestellt bekommen, aber warum gibt's denn immer noch nicht weniger Hate Speech im Internet? Ja, das wir passiert haben das doch nicht. Mit Geld gefördert. Das gibt's meine ja Geldwäsche hat nicht funktioniert, mimimi. Geh mal an der Seite zurück. Ich glaube, die haben da irgendwas mit Preisen gelabert. Auf eine Seite zurück einfach. Die haben ja das gemacht, was sie gesagt haben. Die haben mir ihren Quatsch gemacht. Und wenn das nichts bringt, dann ist es doch egal. Also ich meine. Das sind die Nazis schuld, die im Internet den Hashtag Doppeleinhorn missbrauchen. Ja, und dann sind alle diese Leute dann schlauer oder halten sich für schlauer, weißt du, und laufen dann rum und dann sehen wir die später irgendwo bei TED Talks oder so. Die dann erzählen hier, ja, ich habe gegen Hass gekämpft und nichts dabei gelernt. Auf jeden Fall steckt irgendwie die Landesmedienanstalt Saarland hinter dem Kram. Und ein Verein, der aus Politikern und Medien, Chefs, also Chefs vom Radio, Chefs von Zeitungen so besteht. Doppeleinhorn, Alter. Außerdem. Und wie gesagt, Hashtag Doppeleinhorn, da gibt es jede Menge gute Tweets zu dem Thema. Also wirklich sinnvolle Tweets, auch nämlich die, die nicht von diesem Projekt kommen, sondern die von den Leuten, die sich drüber lustig machen. Schlimm, Alter. 50.450 Euro gefördert. Mhm. Da ein Foto du findest von dir. Es im ganzen Saarland auf Postkarten, Plakaten, Buttons und Aufklebern. Ist es eine Drohung oder was? Ja, Saarland ist jetzt demokratisiert. Das und du kannst das gemacht. Beim Doppel-Einhorn auch denunzieren und dann hilft es dir gegen den. Ja, das, was sie hier nicht thematisieren, ist, dass wenn man sich zu hart für Demokratie einsetzt und dann sich selbst als eine Autorität hinstellt, ja, dann die Demokratie einfach dann auch verschwindet. Ja. Wenn man sich nicht um die Demokratie kümmert, verschwindet sie. Und wenn man sich zu hart darum kümmert, sodass sie dann erstickt wird, verschwindet sie. Ja, wir haben langsam so einen Prozess, glaube ich, wo die Demokratie auch an ihrem Ende ankommt. Weißt du, wenn sich über Jahrzehnte hin sowas wie ein neuer Adel gebildet hat über Geld und Macht und Einfluss und Blutsverwandtschaft und so, dann kommt auch wieder dieser Punkt, dass die Leute da oben glauben, sie wüssten alles besser und dass der Pöbel hat ja eh keine Ahnung und wir müssen denen zeigen, wie es geht und so dieser ganze Kram. Und das zersetzt eine Demokratie, da hast du völlig recht. Die Revolution, von der da Marx und so gelabert hat, ne, die wird nicht mehr durch Menschen gemacht, die wird über eben solche fucking Maskottchen ausgetragen. Und Social Bots. Ja, und Social Bots. Vergiss ja. mir die Social Bots nicht. Und die Social Bots. Boots. Ja, auf jeden Fall. Das heißt ja. Niemand wird ja, mit dem Hass auf andere Doppeleinhörner wegen ihrer Hautfarbe, ethnischen Herkunft oder Religion geboren. Nee, aber ausreichend Leute werden dazu erzogen wegen ihrer Religion. Ja, niemand wird mit dem Hass auf irgendwie westliche Werte geboren, ja? Alter, ja. Krank, Alter. Also zu der Kampagne... da gibt es einen schönen Kommentar von Felix von Leitner, dem Fefe, ja. Und zwar, da gab es ja ein Doppel-Einhorn-Bild, ich glaube, auf dem stand, das Recht auf Meinungsfreiheit bedeutet nicht das Recht, Scheiße zu labern. Ja, das haben sie hier schon rausgelassen. Auf Twitter von dem Ding, ja. Das haben sie hier auf jeden Fall nicht mehr mit drin. Also, ich denke mal, er hat halt sehr treffend festgestellt, dass die Meinungsfreiheit gerade das Recht auf Scheiße labern ist. Ja, weil niemand braucht das Recht, unkontroverse Meinung vertreten zu dürfen. Ja, Meinungsfreiheit ist eben die Freiheit des Andersdenkenden. Ja. Ja, die Freiheit, das zu sagen, was die Leute nicht hören wollen. Ansonsten das zählt alles noch dazu. Und hier diesen kleinen Text da vom Bundesverfassungsgericht, dazu kommen wir doch vielleicht noch später, ne? Ja, liest du jetzt vor deinen Text. Achso, soll ich noch einblenden, ja. Hast du den jetzt? Genau. Es gibt auch einen sehr guten Text auf Cicero zum Thema Doppel-Einhorn. Da wird das auch nochmal so ein bisschen auseinandergenommen, dass das halt, dass so alimentierte Volkserziehung eigentlich gar nicht geht in einem Rechtsstaat, in einem Staat mit mündigen Bürgern. Ach, Moppel-Einhorn. Oh, jetzt habt ihr Moppel-Einhorn hat schon eine Website oder was? Ja, hier, das hier, okay, das 2011 hat das Bundesverfassungsgericht beschlossen, nochmal halt, die haben einen Fall gehabt, wo es, der Fall ist sehr interessant, aber das war hier der Schluss, ja, zur Meinungsfreiheit. Die Meinungsfreiheit schützt ungeachtet politischer Korrektheit alle Meinungen, ohne dass es dabei darauf ankäme, ob sie sich als wahr oder als unwahr erwiesen, ob sie begründet oder grundlos, emotional oder rational sind, oder ob sie als wertvoll oder wertlos gefährlich oder harmlos eingeschätzt werden. Der Meinungsäußernde ist insbesondere auch nicht gehalten, die der Verfassung zugrunde liegenden Wertsetzungen zu teilen, da das Grundgesetz zwar auf die Werteloyalität baut, diese aber nicht erzwingt. Ja? Also sämtliche Versuche, dahin zu kommen und zu sagen, Hass ist keine Meinung. Nein, Hass ist eine Meinung. Du hast die Meinungsfreiheit dazu, sämtliche Aussagen, ich habe da auch ein bisschen weiter gelesen in dem Fall, da steht auch drin, dass Meinung so definiert ist, dass es eine Aussage ist mit einer Begründung, warum du zu dieser Meinung stehst. Ja? Und egal, ob dir persönlich oder wem es auch immer diese Begründung gefällt oder nicht gefällt, ja, zählt es zu Meinungsfreiheit. Ja, es ist genauso Meinungsfreiheit zu sagen, 2 plus 2 ist gleich 4, als auch zu sagen, 2 plus 2 ist nicht gleich 4. Ja. Aber dann ist Hass ist da keine Meinung, auch von der Meinungsfreiheit gedeckt. Schachmatt, Leute von rechts. Das Doppel-Einhorn hat nur ein Horn. Wie viele Hörner sehen Sie? Ja, ich würde sagen, das ist ein guter Nachruf auf die Meinungsfreiheit. Ja, dann werden wir dann irgendwann mal ein Dreihorn haben, Alter. Das Moppel-Einhorn hat ja etwas zu sagen. Einhörner haben Einhorn, sind manchmal ganz schön moppelig, mögen freie Rede, auch dann, wenn du Scheiße laberst. Und er zitiert weiter unten nochmal dasselbe Urteil, oder? Ja. Ja, das ist eigentlich genau dasselbe Ding. Vom Schutzbereich der Meinungsfreiheit umfasst sind die zum einen sind zum einen Meinungen, ja genau. Das heißt, durch das Element der Stellungnahme und des Dafürhaltens geprägte Äußerung. Genau, das ist das, was ich meinte. Das ist die, wie Meinung definiert ist. Das heißt, du machst eine Stellungnahme zu irgendwas, ja, und dann eine dafür, also einen Grund fürs Dafürhalten. Ja, fertig. Egal, ob es schwachsinnig ist, egal, ob du es als gefährlich empfindest, vollkommen unwichtig. Vollkommen unwichtig, denn man hat wirklich was gelernt aus der Geschichte hier. Ja? Das ist nämlich schon, wenn man Sachen verbietet, wenn man Gedanken verbietet, wenn man Ideen verbietet, es dazu kommt, dass man das dann weiter und weiter und weiter verschlimmert. Man muss Leute daran erinnern. Die Doppel-Einhorn hat unter Kofefe gepostet. Ja. Ich möchte den Moment nutzen, um jede Person zu beleidigen, die sich mit Covfefe beschäftigt hat. Ja. Jede einzelne. Fickt euch alle. Ihr seid Verbrauchte. Ihr tut den Menschen Luft wegatmen, Ressourcen aufbrauchen für eure wertlose Existenz. Wenn ihr euch mit Covfefe beschäftigt, dann seid ihr der Grund, warum keine Ahnung, warum es zu wenig Regenbogen gibt. So. Ja, hier wäre Whataboutism das eine Mal angebracht. Ja, als Beschreibung von diesem, was da um dieses Covfefe herum passiert ist. Das ist Whataboutism. Ich rede tagelang über einen Schreibfehler von jemandem statt über Themen. Ja, und vor allen Dingen, was ich auch daran so ironisch finde, ist ja, dass das Wort ja eigentlich Coverage heißen sollte im Zusammenhang mit der negativen Berichterstattung und dann sofort irgendwie diese ganzen Medien alle losgerannt sind und sich daran aufgehängt haben, so nach dem Motto, guck mal hier, was der, da ist ein Wort, das uns nicht gefällt. So. Ich habe ja gestern auch einen Tweet an den Herrn Fischer, Ex-Titanic, jetzt Neues Deutschland, geschickt und das Einzige, was zurückkam, war eine Verbesserung von meinem Das-Das-Fehler. Ich hatte nämlich ein S vergessen. Und das haben x Leute retweetet und geliked und niemand, aber auch gar keiner ist auf den Tweet eingegangen. Weder der Herr Fischer selbst noch bis auf eine Nachfrage ist irgendwer auf das Ding, aber sie fanden es alle voll lustig, dass ich ein S vergessen habe. Ja, aber das stand ist halt da wirklich, drin? Dann sag doch eben nochmal, was du eben geschrieben hast. Ich habe geschrieben, dass es vielleicht besser wäre, wenn man Leuten wie dem Herrn Fischer und der Laser-Uschi erklärt, dass autoritäre Eliten wie sie niemals links waren, weil die nämlich, der Herr Fischer hat einen dämlichen Artikel über diesen, ich weiß nicht, den hatte ich glaube ich auch in die Quellen gepostet. Da kommt der bestimmt noch. Über diesen Artikel in der Zeit geschrieben, wo die Frau geschrieben hat, dass sie nicht mehr links ist, weil sie diese ganzen Denkverbote nicht mehr will. Der wirft er halt da in dem Artikel vor, sie würde gerne Leute ertrinken sehen. Ne? Und Laser Uschi hat so einen dämlichen Twitter-Faden darüber gehabt, dass das irgendwie, ja, wer reiche Eltern hat, der kann ja gar nicht links sein. Links sein ist dann nur eine Wahl. Und wenn man arm ist, dann ist links sein Widerstand, bla bla bla. Oh, Alter, halt's Maul, Alter. Deswegen wollte ich halt einfach, dass sie sich einfach nicht mehr... Hört doch auf, euch als links zu bezeichnen. Ihr seid beide Teil der Elite, ihr habt beide eine Plattform. Also auch bin ich natürlich auch belächelt worden. Die sind doch nicht Elite. Natürlich sind die Elite. Die eine schreibt für eine große Website, der andere schreibt für eine relativ große Tageszeitung. Wie sind die denn anders als also sozusagen mediale Elite? Leute, die die Möglichkeit haben, so eine Scheiße halt Zugang zu schreiben. Zugang zu einem großen Publikum haben, einfach. Ja. Und dann damit auch noch bist du ein kleiner Elite. Ja, es sind halt Kaviar-Kommunisten oder Champagner-Sozialisten, die dann sagen, ja, wir sind für die Armen und ich hätte gerne, keine Ahnung, neues Auto, dreimal Urlaub und Skifahren irgendwo und mein Geld. Und dann bin ich auch noch pro Armut. Genau diese Leute sind so drauf, ja, rufen dann eine Revolution aus und dann werden sie diejenigen sein, die dann überfallen werden, ja. Aber das ist auch immer ganz lustig, weil oftmals kann man zwischen den Zeilen dann lesen, dass es den Leuten eigentlich nicht darum geht, armen Menschen zu helfen, sondern nur noch reichere Leute zu hassen. Also weißt du, die hassen einfach nur die Leute, die mehr Erfolg haben. Wenn das doch nicht Kulturmarxismus ist, was dann? Ich meine, das ist eigentlich ist Kulturmarxismus. Marxismus ist ja die, also einer von den Gedankengängen im Marxismus ist halt, dass es den Unterschied gibt zwischen den Leuten, die haben und die nicht haben, ja. Und man soll die haben, hassen und so und ab geht's, Revolution und so, ne? Und Kulturmarxisten haben halt einfach gesehen, okay, nee, das irgendwie mit dem Haben und Nicht-Haben funktioniert nicht, weil sich da hier Kapitalismus und so verbessert hat und Leuten geholfen hat, ne? Dann ja, die, eben, ja, dieses ökonomische Argument verloren haben. Genau, und dann eben neue Schlüsse gezogen haben. Ja, genau, wie man dieselbe Dialektik weiter durchdrücken kann. Ja, und anstatt dass du jetzt das ist so schwachsinnig. So schwachsinnig. Wo gibt es noch solidarische Strukturen in diesem Land, die über das Organisationsniveau von MLPD, Stammtischen und alternativen Wohnprojekten hinausreichten? Ja, kann ich dir sagen, in den diversen Stiftungen, NGOs und dem ganzen anderen Kram, der 100 Millionen von Demokratie leben, in den Arsch gesteckt kriegt. Wie willst du das denn sonst bezeichnen? Als eine solidarische. Die leben da oben in ihrer kleinen, tollen Blase und in ihrem Elfenbeinturm, reden von irgendwas, was sie zu kennen meinen. Oh. Unter solchen Menschen könnte einem schon ganz grundsätzlich unwohl sein, aber die Verfasserin von dem Zeitartikel fühlt sich vor allem deshalb nicht willkommen, weil sie halt gerne Flüchtlinge im Meer ersaufen sieht. Es gäbe doch tatsächlich Menschen, die für eine Obergrenze seien, rief ein Bekannter bei einem Brunch in die Runde und alle schüttelten den Kopf. Unvorstellbar. Ich schwieg, ich wollte den Moment nicht verderben, denn manchmal habe ich festgestellt, ist die Stimmung auch unter denen, die prinzipiell für Vielfalt sind, nur so lange gut, wie alle einer Meinung sind. Ja. Toll. Also, man kann ja durchaus der Meinung sein, dass die Opfer von Kriegen noch ein bisschen stärker drangsaliert gehören. Allein diese Sprache, also das kotzt mich richtig an und ja, macht mich richtig sauer. Die Opfer von Kriegen natürlich, das sind alle, ne? Alle, die im Krieg sind, sind die Opfer von Kriegen. Klar, natürlich. Ja, dem blonden Kinderlein wird von den Schwarzköpfen gern mal das Handy abgezogen. Das festzustellen und sich dabei für liberal gesinnt zu halten, will die Autorin sich nicht verbieten lassen. Ja, sorry, ich kann schlecht die Augen zumachen, vor allem Schlechten, was passiert. Das ist einfach so diese Deutungshoheit, weißt du, diese Deutungshoheit, das allein schon, ja, ist ein Anzeichen für Autoritarismus. Nicht, dass ja, du sagst, abgefuckte nee, Arroganz frei. Kotzt ja. Normale Menschen an, um es mal in einen Satz zusammenzufassen. Ja. Eben. Es ist so unmöglich. Und das sind auch teilweise so Strohmann-Argumente, ne? Alles. Ich kann mir halt echt nicht denken, dass da jemand wirklich hingehen würde und wirklich ganz spezifisch sagen würde, ja, die blonden Kinderlein von den Schwarzköpfen, die haben mal das Handy abgezogen, ja? Ja, das liest dir da alles rein. Das liest ja alles rein. Weil man darf es doch nicht vergessen, was das neue Deutschland ist. Das neue Deutschland war das Zentralorgan der SED, ne? Wenn man sich was erarbeitet hat, dann hat man ständig zu beweisen, dass man noch den Status, den man sich da selbst zuschreibt, auch noch verdient hat. Jedes Mal. Und wenn Leute verdammt nochmal es nicht hinbekommen, ja, den Standard, mit dem sie sich hochgearbeitet haben, aufrechtzuerhalten, dann haben sie nicht künstlich aufrechterhalten zu werden. Ja? Nein. Ja, also auf jeden Fall, das ist halt dieser Artikel hier von ihr und sie beschreibt da zum Beispiel, dass sie extra quasi in so eine Schule gegangen ist, die sogar weiter weg gewesen wäre, also die Wahl zwischen zwei Schulen für ihr eines Kind und sie ist halt extra zu dem gegangen, wo der Migrantenanteil hoch war, aber hat halt gesehen, dass es da so ein bisschen rau zugegangen ist und hat eben auch Gerüchte gehört, ja, genau, dass sie da... Sie schreibt dann, dass die Kinder ruppig waren und also sie schreibt nirgendwo, dass Leute was abgezogen bekommen, sondern sie schreibt einfach von ihrem Eindruck, wie da das Miteinander funktioniert und das hat ihr nicht gefallen und das ist ihr fucking gutes Recht, Leo G. Fischer. Ja. Du darfst nicht einmal aus dem Fenster schauen, wenn deine Feststellung irgendjemanden beleidigen könnte. Oh, es regnet. Du Nazi! Ja, so hier gar nicht, es regnet gar nicht. Es gibt gar keine Kulturmarxisten, es gibt gar keine irgendwie so Pushes und keine Agenda. Es gibt gar keine Leute, die da korrupt miteinander zusammensitzen. Nö, Gamergate ging nur gegen Frauen und so. Alles voll hier dumm und so hier, ja. Ach. Nicht mehr links. Ach, Mann. Ja, das ist auf jeden Fall das Ding, das eine Beispiel hat er ja gerade schon gesagt, mit dieser Unterhaltung über die Obergrenzen, was ich auch lustig fand, ist Verschenken Caroline Emkes Buch gegen den Hass. Naja, also ja, es hat so 15 Kram irgendwie. Ja, auch hier, dass zum Beispiel halt die reichen Leute, die schön Erasmus studiert haben, Europa ganz toll finden, aber ja, dass sie halt vergessen, dass es unter ihnen in dem Untergeschoss der Gesellschaft noch einen Haufen Leute gibt, die von Erasmus weder eine Ahnung haben, noch das davon profitieren, ne? Und dass ihre tollen Argumente für Europa und für die EU bei vielen Leuten nicht ziehen, weil sie sie gar nicht nutzen können. Ja. Ja, und dass sie halt hier auch ständig ihren Mythen nachhängen. Das war dieses eine Beispiel hier, das war eigentlich auch ziemlich gut. Naja. Gerade einige unserer syrischen und afghanischen Übernachtungsgäste haben mir klargemacht, wie unglaublich schwierig ihre Integration werden dürfte. Sehr gut erinnere ich mich noch, wie erleichtert einer von ihnen reagierte, als er sich versichert hatte, dass ich keine Jüdin sei. Und wie ein anderer irritiert war, dass mein Mann auch das Baby wickelt. Mitleid erregte die Tatsache, dass wir zwar drei Kinder haben, aber nur Töchter. Ist ja so, wenn ihr mal Leute wirklich mal testen wollt auf so einem Maß und zu schauen, wie viel Gedankenkrebs die mit sich rumtragen, ja, sagt denen mal, ihr seid für Gleichberechtigung, aber gegen sämtliche Bewegungen, so wie dem Feminismus zum Beispiel, ja, weil da ziemlich viele Sachen halt falsch laufen, ja. Sagt denen mal so auf die Frage, ob du ein Feminist bist, sagt einfach mal nein, ja. Und sagt mal hier, ich bin für Gleichberechtigung, ne? Dann explodieren bei den Leuten echt die Köpfe, weißt du, weil die dir das nicht gönnen. Die werden dir das nicht gönnen, weil es ja dann nicht mehr darum geht, ja, wir kämpfen für dasselbe. Nö, du bist nicht auf meiner Seite, also bist du gegen mich. Ja. Stattdessen sagte sie, dass die sexuellen Übergriffe damals doch nichts anderes als Oktoberfest-Grabschereien gewesen seien. Ja, das war das Ding mit dem Fake News. Ja. Ja, toll, ne? Uff. Mann. Ja, die wollen das halt einfach glauben, dass das so ist. Oder hier mit dem Konstantin Schreiber und seinem Moschee-Report, dass das ja alles einseitig wäre und so. Ich meine, da hast du jemanden, der wirklich jeden Grund hätte, das alles im bestmöglichen Licht darzustellen, der ja quasi sogar so eine Sendung gemacht hat, irgendwie auf Arabisch, um Leute quasi nach Deutschland einzuladen. Und dass der dann sagt, hier, das ist ziemlicher Mist, was hier in den Moscheen abläuft. Und dem das dann nicht zu glauben, also das finde ich auch schon ziemlich, ziemlich krass. Also da muss man schon ganz schön weit von der Realität entfernt sein. Ja, aber das ist ja das Ding. Du kannst so weit von der Realität sein wie möglich. Ich meine, wir haben doch auf Reddit gesehen, dass da bei dem Socialist-Subreddit, ja, Leute, die aus Venezuela schreiben oder halt aus Kuba, ne, dass es dann heißt, hier, die werden einfach gelöscht. Ja, so, nee, da darfst du nicht schreiben. Weg mit dir. Das ja. Fand ich auch gut hier. Also wir haben offenbar viele Linke das Selbstgespräch für sich entdeckt. Ja, das ist ja auch ja, absolut toll. Wahr, ne? Also, Diskussion in der Bubble, sag ich da nur. Wo sie sich hier abgeschottet haben und dann, ich fragte den Regisseur, ob er nicht noch Studienzeit können und der zu Initiativprotest gehörte, ob er nicht glaube, dass eine politische Auseinandersetzung mit der AfD nötig sei. Er habe sich schon in einem seiner Stücke intensiv mit der AfD auseinandergesetzt. Das ist original so, ja, wieso, ich habe doch schon über GEMA-Geld geschrieben, so. Ich habe doch schon geschrieben, das sind alles ganz böse Leute, so. Da brauche ich doch mit euch nicht mehr reden. Ja, ihr könnt mir gar nichts Neues sagen und meine Meinung auch nicht ändern, ne? Ja, toll, ne? Ach. Ja. Wer braucht schon Argumente, wenn er die Moral auf seiner Seite hat? Das ist auch ganz wichtig, weil das ist nämlich immer der Grund, warum die Leute dann immer verlieren und sich wundern, dass sie verlieren, ne, dass die ganzen Leute alle ihre Meinung nicht geändert haben über Brexit und über Trump und so weiter und so fort, weil sie sich hinstellen und dieses Moralargument haben, aber wenn die Leute dann auf der anderen Seite dieses Moralargument nicht teilen, dann haben sie gar kein Argument. Ja, einfach das nur... Das ist typische Facts versus Fields, ja. Ja, wortwörtlich. Ja, also. Ja oder so Sachen wie hier, du hast ein S vergessen beim das. Ja, deswegen werde ich das mal als mein Argument ausstellen und nichts dazu sagen. Das ist kein Argument, das ist ja einfach nur arrogant und keine Ahnung. Ja, ich weiß, genau, das ist und ja eben... Ist ableistisch gegenüber Legastheniker. Was ich meine mit, das ist als Argument wahrgenommen, ist, weil man nämlich, wenn man was schreibt so an jemanden, dann erwartet man, dass die Antwort, die man bekommt, irgendwie ein Argument ist. Ja, und wenn das eben nicht diese Kriterien erfüllt davon, dass es informationstragend ist und nicht irgendwie total schwachsinnig wie ein Strohmann-Argument oder ein Ad hominem oder ein mit dem Finger auf dich zeigen oder irgendwas, ja, dann ist man halt enttäuscht, dann ist es halt scheiße, ne? Deswegen sind es dann auch so ein Sophismen oder Scheinargumente. Ja, aber es ist halt echt so traurig. wozu diese narzisstische Selbsterhöhung führt, bekam ich neulich in Berlin mit. Im Mauerpark im Bezirk Prenzlauer Berg gibt es einen Abschnitt, in dem Mitglieder des Mauergartenvereins ihre Hochbeete haben. Dort unter vielen zugezogenen Buller, Bügos, Berlin-Familien gärtnert auch ein älterer Herr aus der DDR. Er kümmert sich um den Komposthaufen des Vereins, schneidet Küchenabfälle klein und kauft kiloweise Würmer der Firma Superwurm, setzt sie hinein, schippt um und belüftet. Er macht Führungen für Schüler aus Wedding, von denen viele noch nie eine Tomate an einem Strauch gesehen haben. Vor einigen Monaten dann forderte ein anderes Vereinsmitglied per E-Mail den Ausschluss des älteren Herrn, weil er in der AfD ist. Entnazifizierung stand in der Betreffzeile. Ich habe den Mann getroffen. Er ist kein Björn Höcke. Er hat auf seinem Hochbeet auch nie eine AfD-Flagge gehisst. Er hat einfach nur Zucchini angebaut. Hm. Also, aber du folgst nicht der Parteilinie. Weißt du, diese Menschen, die einfach innerlich in sich drin so einen kleinen Stalin oder Mao tragen, ja? Einfach unmöglich. Aber weißt du, das Ding ist halt auch so, wenn du jetzt absolut überzeugt bist, dass die AfD Tod und Verderben ist und das Furchtbarste überhaupt, warum setzt du dich nicht mit dem Typ hin, trinkst mit ihm ein Bier und redest mit ihm über Politik und versuchst, der Sache auf den Zahn zu führen? Weil man doch schon genug Informationen hat. Aber einfach nur diese Idee so, du glaubst, dass die Person im Untergang wegen der Ansicht geweiht ist. Wieso versuchst du der Person nicht zu helfen? Wieso sagst du nur, ah, das können wir weg damit, weg. Das wrong thing. Weg damit. Weil durch die Hetzjagd der Medien Meinungsbildung betrieben worden ist, durch die halt eben die Hemmschwelle, wenn es um die AfD geht, so niedrig ist, ja, dass du glaubst, du kannst dir das erlauben, ja. Wenn du 24 Stunden am Tag gesagt bekommst, die AfD ist böse und jeder, der die wählt, den weiß ich nicht, den musst du ausschließen, den musst du wegtreiben, ja, dann überlegst du nicht, dann machst du das einfach. Solche Fälle gehören vor Gericht. Und wohin führt sowas denn, wenn ich gewisse Leute aus allen gesellschaftlichen Verbänden und Sachen ausschließe, weil sie die falsche Meinung haben? Das führt gar nicht zu einer ganz üblen Spaltung wahrscheinlich. Nee, das führt in erster Linie dazu, dass du ganz ruhig und zufrieden bist in deiner perfekten reinen Welt, wo du deine eigene Form von Ariern haben kannst, die nicht wirklich Arier sind, sondern was Eigenes, ja. Aber weil sie ja keine Arier sind, bist du kein Nazi. Ja, also alles ist einfach, bist du einfach gestrickt. Apropos, ne? Also mir fällt dazu gerade was ein, weil also ich habe gestern in Hannover in der Innenstadt einen Infostand gesehen von so einem paar Tierschützern, von dem die eine komplett verschleiert war, von Kopf bis Fuß. Ich war auch gedacht, aber so, ja. Artgerechte Haltung. Einfach Ninjas, Alter. Aber weißt du, über sowas richtet sich denn... Über sowas artgerechte Haltung, ja. über sowas regt sich dann aber keiner auf, weißt du. Wenn da jetzt einer hingehen würde und der sagen soll, dass er sich verpissen soll, ja. In Hashtag Betreff Entnazifizierung, dann gibt es wahrscheinlich einen Aufschrei und alle würden sie in ihre, wie ist diese App da gerade, Ban Hate. Ja, Ban Hate. Ja, die Ban Hate App. Hm. Ja. Hashtag Schächtung tut gar nicht weh. So, du, wegen der Verletzung des verbalen Moralstatuts, ja, bekommst du hier Strafen jetzt, ne? Das ist so lächerlich, Mann. Werdet doch mal alle erwachsen. Oh mein Gott. Offener Brief eines Polizisten. Gedanken zum G20-Gipfel in Hamburg. Ja, der ist ja demnächst und das ist halt. Ja, das sind einfach die Gedanken von dem Mann, der ist schon länger im Polizeidienst und der überlegt sich, warum müssen wir eigentlich so viel scheiß viel Geld verschwenden? Warum müssen wir für diesen Gipfel irgendwie halb Hamburg in den Bürgerrechten einschränken und warum müssen zigtausende Überstunden geschoben werden? Abgesehen davon, dass natürlich die ganzen Orte, wo die Damen und Herren hinwollen, zum Beispiel in die Elbphilharmonie, müssen ja dann nochmal dreimal untersucht werden, ob da irgendwas ist und so. Das ist eigentlich das, was, also er sagt halt, man könnte damit viel besser Schulen renovieren, Kindergärten finanzieren etc. pp. Ja. Aber das dachte ich mir auch, da war ja in Stuttgart, war doch der AfD-Parteitag. Und da waren ja auch ein Haufen Leute demonstrieren, AfD-Parteitag stoppen, tralala, sind über die Autobahn marschiert, haben ein paar Autoreifen angezündet. Und ich fand das irgendwie ganz interessant, dass die Demonstranten dann irgendwie langsam weniger geworden sind, als sie den Parteitag nicht aufhalten konnten. Lagen dann halt auch überall auf dem Boden Flaschen rum. Und dann habe ich halt zwei Obdachlose gesehen, die halt Flaschen eingesammelt haben. Und dann dachte ich mir, okay, hier überall steht Polizei rum, überall Wägen. Es kostet alles unnötig viel Geld und irgendwie dann kommt ein Obdachloser daher und sammelt dann die Flaschen von den Demonstranten auf. Ich fand, das war irgendwie so ein zutiefst trauriges Bild. So, wir müssen AfD aufhalten, die sind gegen soziale Sachen und dann... keine Ahnung, sammelt der Obdachlose euren Müll auf, den ihr nicht mitnehmt. Ja, dann hat wenigstens einer was von der Veranstaltung gehabt. Man kann es ja auch positiv sehen. Ja. Ja, aber das war, also wie gesagt, man könnte halt so einen G20-Gipfel halt auch irgendwo anders machen, wo man halt nicht eine ganze Stadt dafür absperren muss. Wir haben das ja da in Heiligendamm gesehen damals. Da mussten sie auch einiges absperren, aber zumindest... Oder warum treffen die sich nicht auf irgendeiner fucking Insel, wo nicht so viele Leute leben und dann können sie da ihren Scheiß machen oder in der Schweiz oder so, aber... Meinst du so Battle Royale mäßig, wo jeder dann da mit rausgeflogen wird auf einer Insel, einen Rucksack bekommen mit irgendeiner Waffe und dann müssen die um ihr Überleben kämpfen? Das hatte ich jetzt so nicht gesehen, aber das hört sich auch ganz gut an. Und wir bekommen alles im Livestream übertragen. Yay. Ja, das ist auch nochmal hier Hannover, da war jetzt dieses Wochenende der Parteitag der Partei Die Linke und da gab es dann hier unter anderem, wie die Tagesschau berichtet, eine Kontroverse um Staat und Kirche, wo ich natürlich sofort hellhörig geworden bin. Und der Witz ist, dass sie da einen Antrag hatten, den auch quasi die Parteiführung nicht gefördert hatte, also die waren quasi nicht dafür, aber der hat trotzdem eine Mehrheit bekommen und da ging es halt um die Kündigung von den sämtlichen Staat-Kirchen-Verträgen, die wir so haben. Also es ist halt so, dass die einzelnen Länder, weil das Kirchenrecht wird ja auf Länderebene gemacht, dann halt Verträge abschließen mit den Kirchen, die dann so Sachen regeln wie, was habt ihr für einen Religionsunterricht und wie viel Sendezeit kriegt er irgendwie im öffentlichen Rundfunk und lauter so ein Kram. Und dann haben die das quasi so gefixt, die ganze Nummer, dass sie das nochmal haben abstimmen lassen und dann noch so ein bisschen irgendwie da drauf gedrückt haben, dass das ja auch bedeuten würde, dass man jetzt quasi so Verträge gibt es ja auch mit den jüdischen Gemeinden und da würde dann zum Beispiel drinstehen, dass man in Berlin die Synagogen unter Polizeischutz stellt und so. Und wenn man das jetzt alles kündigen würde, dann müsste man das ja quasi auch, wie die wahrscheinlich denken, dass das dann einfach wegfallen würde, obwohl man dann natürlich auch einfach andere Regeln, also ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, dass es einen Staatsvertrag mit der Bundesliga gibt oder so, irgendwelche Fans abzusichern oder so ein Kram extra. Und das wird ja trotzdem gemacht, ne, also... Das glaube ich mal nicht, dass es die einzige Möglichkeit ist, um irgendwie Synagogen von Polizisten überwachen zu lassen, also beschützen zu lassen. Ja, auf jeden Fall haben sie das halt vorgezogen und damit haben sie dann halt die Mehrheit dann auch gekippt und es wurde dann quasi beim zweiten Versuch ist das Ganze dann wieder gestorben. Ja. Und das ist ja das ist also, wie in Großbritannien oder so, wo dann auch wahrscheinlich jetzt nochmal abgestimmt wird, bis das Ergebnis so ist, wie es irgendwer will. Ja, das ist, keine Ahnung, mal gucken. Also jetzt haben sie sich ja erstmal arrangiert mit dieser komischen Separatistenpartei da. Naja, also auf jeden Fall das Verhältnis von der Linken zur Kirche ist halt auch so ein bisschen gemischt, wie bei eigentlich allen deutschen Parteien. Also es gibt zum Beispiel so Leute wie den Bodo Ramelow, hier den Ministerpräsidenten von Thüringen war es, glaube ich. Der ist also totaler Kirchenfreak und war auch bei diesem Kirchentag da dick mit diesem komischen Schal um, den sie sich da immer alle umhängen und so. Ja, obwohl das ja eigentlich also vom Marxismus und so noch ziemlich dazugehört hat, dass man eigentlich Religion kritisiert, gerade als Herrschaftsform. Ja, aber jetzt stellt man ja die Menschen höher als das Konstrukt, dem sie folgen. Ja, jetzt, das ist auch wieder so eine Verwahrlosung, ne, ein bisschen, so ein Stück weit. Weil es jetzt darum geht, ja, aber das sind ja auch alles Menschen und deswegen schaut man nicht auf die Religion, die sie haben, und deswegen kritisiert man auch die Religion nicht. Und wenn du die Religion kritisierst, ja, dann sehen das die Leute an, als würdest du die Leute beleidigen, als würdest du genau diese Leute dann damit irgendwie konfrontieren wollen. Nee, ich bin der Meinung, das ist viel simpler. Die haben das halt umgedeutet, dass das jetzt eine Form von Unterdrückung ist. Das hast du ja auch gerade, also deine Religionszugehörigkeit ist quasi das, was unterdrückt wird. Und ja, genau, besonders in Intersektionalität da. Das hast du ja halt eben gerade auch gesehen, weil bei dieser Ben-Hate-App, ne, also da war das ja auch ein Kriterium. Ja, ja. Und da sind sie jetzt eigentlich drauf hin. Ja, das ist noch eine schöne Broschüre, die ich gefunden habe vom New Hate Speech Movement. Die We Can-Broschüre. Also ich würde sagen, wir überspringen die mal. Ich zeig die jetzt nur mal, weil die ist so ergiebig. Ich glaube, da müssen wir uns nochmal extra drüber unterhalten. Ich finde es auch richtig gut, dass die sich einen originellen Slogan überlegt haben. We can. Also hat vor allen Dingen auch noch so ein bisschen eine Doppeldeutigkeit, ne? So von wegen, nee, das dürft ihr nicht, und dann doch, das dürfen wir. So nach dem Motto. Yes, we can, yeah. Ja, das kann ja nicht, ja, nur... Diese Broschüre hat, wenn ich richtig gesehen habe, über 270 Seiten, ja? Ja, die ist ein bisschen länger, deswegen, aber die ist auf jeden Fall, also ich habe nur so ein paar Sachen irgendwie gefunden, und gleich am Anfang, und ich dachte mir, okay, ich blende das jetzt einfach, also ich hatte es jetzt halt zum ersten Mal geöffnet, richtig, hier für den Stream heute, aber da müssen wir uns, glaube ich, nochmal separat drüber unterhalten. Ja, nee, 100. Ist das rechts nicht eine Aufforderung zum Vandalismus? Ja, außerdem ist hier ein Hakenkreuz, und ich würde mal sagen, das ist aber in Deutschland nicht erlaubt. Die übermalt da gerade eine 88. Oh, na, toxische Männlichkeit, so dieser Clown. Toxische Männlichkeit 2. Der hat schon ganz zurück. Qualitäten, wie wenn es nur toxische Männlichkeit wäre. Ja, jetzt haben wir irgendeine mit zu viel Zeit, die konnte Moment. Oder? Ebel, ausnahmsweise bist du mal im falschen Modus. Toxische Männlichkeit 2. Jetzt erst recht. Genau. Nee, also das, nee, die Dame hier, Frau, wie heißt du, Wernle, Lee, die hier von der Basler Zeitung, die hat sich da sehr kritisch zu geäußert zu dieser Idee der toxischen Männlichkeit schon vor ein paar Wochen, und das ist jetzt quasi das Zweite, was sie dazu schreibt, deswegen Version 2. Ja, halt eben über so eine Studie oder irgend sowas, dass Frauen das gut finden, wenn sich Männer männlich verhalten. Ja, wer hätte das gedacht? Ja. Wow. Ja, also diverse Leute hätten das nicht gedacht. Ja, aber das ist doch dann schön, wenn es dann auch mal positive Rückmeldung gibt, dass sich freie Presse tatsächlich kritisch mit solchen Konzepten auseinandersetzt. Das ist ja auch die Basler Zeitung, ne? Also. Ja, aber die ist ja auch schon öfter mal in unseren Quellen gelandet, weil die halt schon einen nicht ganz so deutschen Kurs, sag ich jetzt mal, in der Berichterstattung zu solchen Themen fahren, sondern halt da kein Blatt vor den Mund nehmen. Da ist die Schweiz ja sowieso. Ja, eben, also das meinte ich ja damit quasi. Also ich würde mich halt nicht zu früh freuen, weil solange wie solche Artikel halt eben in der Basler Zeitung oder dieser Neuen Züricher da erscheinen, ja, da ist noch nicht viel gewonnen. Ja, aber die NZZ ist ja auch relativ. Ja, ich meine ja, das ist ja kein deutschen Medien halt eben, ne? Also ich finde das halt so ein bisschen schade. Also wir haben es ja schon gemerkt, dass das halt bei denen da nicht so schlimm ist, aber ja. Aber die Istanbul-Konvention wollen sie annehmen, da ist ja dann wahrscheinlich noch viel zu tun. Also die können ja dann gleich ans Werk gehen und sich drum kümmern, dass das mit den Medien dann ein bisschen einseitiger wird. Ja, das war ja die Sache mit Kybra. Sollen wir da kurz reinhören, oder ich habe es mir noch nicht gegeben. Wir können mal ein, zwei Minuten davon hören. Ab 20:55 Da kommt dann erste Tante und zwei Tanten, glaube ich, von irgendwelchen Medienanstalten oder so, die auch ziemlich hanebüchen in Unsinn sagen. Und dann kommt Kybra. Okay, Leute, sorry, bevor ihr das jetzt anhört, ne, ich will euch nicht unterbrechen, aber ich würde jetzt gehen, ja? Ja, tschüss. Okay, erlaube ich dir, aber nur ausnahmsweise. Dankeschön, ja, täglich grüßt das Putin-Tier, ja, gut, tschüss. Ich schließe mich dann dem OPEX an. Ich schließe mich dann dem OPEX an. Ihr geht doch alle. Ja, also ich lasse euch ja meinen Affen hier. Also von daher, wir sehen uns spätestens nächste Woche. Bye. Tschö. Blende ich knallhart sofort wieder aus. Den Affen. Ja, also ich kann jetzt nicht lesen, wo wir jetzt gerade sind, aber ich spiele das jetzt einfach mal ab. Du bist bei 21,52. Okay. Ja, das wird schon gehen. Zurück zum Thema Hass. In Köln wurde darüber diskutiert bei dem Medienforum NRW. Dieses Forum gibt es ja seit 1989, mal weniger stark, mal mehr stärker im Konzert der Medienkongresse. Diesmal nur einen Tag, aber dafür hoch konzentriert. Eben auch zum Thema Hate Speech hören Sie einen Diskussionsausschnitt mit Sabine Frank von Google. Sie ist dort Leiterin Bereich Regulierung, Verbraucher und Jugendschutz. Frauke Gerlach, Geschäftsführerin des Grimme-Instituts. Kybra Gümüşay, sie ist Bloggerin, Aktivistin und dann habe ich auch noch Professor Dr. Karl Eberhard Hein, Rechtsprofessor der Universität zu Köln. Und wir hören noch Tobias Schmidt, er ist Direktor der Landesanstalt für Medien NRW, moderiert von Michael Hahnfeld von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er ist dort der Medienjournalist. Wenn Sie in wenigen Worten sagen sollten, was sind Ihres Erachtens sinnvolle Schritte? Was wären die nächsten sinnvollen Schritte, um mit dem Thema, über das wir seit langem reden, voranzukommen? Darf ich bei Ihnen anfangen, Frau Frank? Ich finde es richtig, einen von Experten geleiteten Kreis einzuberufen, wo alle relevanten Akteure, in Deutschland sind es mehr als in anderen Ländern, durch unsere Föderalität zusammenkommen, also Medienaufsichten, Unternehmen, Staatsanwaltschaften, all die, die zuständig sind, wir reden hier über strafrechtsrelevante Inhalte, um die tatsächlich zu verfolgen. Das fände ich einen sehr wichtigen Schritt. Ich glaube, dass man durchaus über Konzepte der regulierten Selbstregulierung in abgewandelter Form nachdenken kann als Lösungsweg oder als Nischenweg. Ich glaube, dass Medienkompetenz arbeiten gerne zusammen mit der öffentlichen Hand. Das ist uns eh immer lieber. Insofern freue ich mich da auf Folgegespräche. Und ich glaube, die Nutzerstärken ist total wichtig. Insofern, wir alle sind letztlich diejenigen, die für die Kommunikation offline und online verantwortlich sind. Wir müssen stark genug sein, für unsere Werte einzustehen, egal wie alt wir sind und wo wir uns bewegen. Insofern ein bewussteres Umgehen damit, für was wir hier in Deutschland stehen und in welcher privilegierten Situation wir uns hier auch befinden, würde ich mir wünschen. Frau Gerlach. Ich bin davon auch überzeugt, dass wir ein Regelungsinstrumentarium brauchen, um dem beizukommen, weil es ist nicht bloß ein Phänomen. Das haben wir auch gerade schon diskutiert. Mit den Folterwerkzeugen an. Was mit den Folterwerkzeugen? Ein Regelungsinstrumentarium. Wie hört sich das denn an? Ja. Brauchen wir nicht nur ein Gesetz, da brauchen wir viele. Ja, das eine die erste Frau, die hat sich auch hart wie eine Bürokratin angehört. Ja, wir müssen da was machen und das wird uns stärken. Und die Haltung, die wird stärker dadurch. Und wir müssen gucken, da müssen wir jetzt mal mit der Staatsanwaltschaft ankommen. Und da müssen wir die Netzwerke durchleuchten. Ich weiß so irgendwie. Also es spiegelt eine Entwicklung der Gesellschaft wider, wo die Politik und die Gesellschaft auch eine Antwort drauf braucht, die auch gesetzgebungstechnisch Niederschlag finden muss. Und Warum? Wer hat das? Hat das irgendwie, war das eine Wahlforderung oder haben das Bürgerinitiativen gefordert oder was? Oder sind das nur die gleichen bezahlten Klaköre, die das immer fordern? Ja, Demokratie. Landesmedienanstalt NRW, ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht, ne? Weil in NRW gab es ja jetzt, oder gibt es ja jetzt einen Regierungswechsel und also ich habe da noch Hoffnung, weil da ist ja viel Grütze rausgekommen aus NRW. Wir haben uns da schon intensiv mit beschäftigt, zum Beispiel diese Nummer da von mit den YouTubern, mit der Rundfunklizenz, das war ja diese Rundfunkanstalt NRW und da hatte mir ja der Mediensprecher von der FDP-Fraktion gesagt, das sei politischer Wille von Rot-Grün, das so zu verfolgen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass der politische Wille jetzt nicht mehr vorhanden ist, wenn jetzt diese Regierung da nicht mehr besteht. Also es wird interessant zu sehen, was aus der Sache noch wird. Ne? Also. Die Staatsanwaltschaften stärken, damit wir tatsächlich Prozesse bekommen, wo wir sagen, die sind vorbildlich. Also, und, ja. Wir stärken so lange die Staatsanwaltschaften, bis uns die Urteile gefallen, oder was? Ja, bis wir Prozesse haben. Wo wir Präzedenzfälle sagen, haben, mit denen wir dann alles glattbügeln können. Das ist aber nett. Demokratie! Solche Phänomene, die jetzt im Netz stattfinden. Vielleicht hilft es eine Gruppe auch zu. Solche Phänomene. Irgendwelche, ja, es ist erschienen, ein Phänomen. Erst war da Qualm und dann war es da. Ein Phänomen im Netz. Zu einzuberufen hierzu. Ich würde aber vor allen Dingen eine gesellschaftliche Debatte eben auch für ganz dringend notwendig halten. Wie wollen wir in dieser digitalen Welt leben? Und dazu müssen wir breitere gesellschaftliche Kreise ansprechen, denn wir gestalten unsere Warum Gesellschaft. Warum? Warum müssen wir breitere? Wenn du irgendwie die Autobahnen regulierst, dann sprichst du auch nur die Autofahrer an, oder? Dann frag doch vielleicht die Leute im Internet, wie sie das sehen. Und nicht irgendwelche Äffchen draußen, die das Internet benutzen, um eine E-Mail an ihre Oma zu schreiben oder mal was bei Amazon zu bestellen. Die kommen mit dem Scheiß ja gar nicht in Berührung. Ja. Ja, aber das ist so viel Hate Speech. Wenn du jetzt bei Amazon dir ein feministisches Buch bestellen willst, das ist bestimmt ganz viel Hate Speech. Ja. Ja, wirst du von den Rezensionen getriggert wahrscheinlich. Ja. Institut leisten da eben einen kleinen Beitrag, sagt die schon, sie können einen großen Beitrag auf Facebook leisten, wenn sie sich beteiligen an dem Hashtag Ich bin hier, auch nominiert für den Grimme Online Award, dann haben ja, sie schon 35.000 Nutzer. Interessanterweise spricht gerade die Tante, die ist die Vorsitzende von dem Grimme Award Ausschuss, also von der Grimme Geschichte da. Ja? Also die schillt hier gerade einen Hashtag, der gleichzeitig bei ihr für einen Preis nominiert ist. Da können wir ungefähr uns schon ausrechnen, wer dieses Jahr den Online-Grimmel-Preis kriegt, glaube ich. Schon wieder so ein Astroturfing halt, ne? Ich bin hier. Ja, sie könnten ihn eigentlich auch den Astroturfing-Preis nennen. Ja. Das wäre ehrlicher. Aber ich glaube, den würde das Doppel-Einhorn bestimmt gewinnen dann. Nutzerinnen und Nutzer ja, zusammengetan. Kann man zwei sich das teilen, weißt du? Ja, stimmt, genau. Das ist einfach der Grimme Online und der Grimme Doppel-Online Award oder so. Des Netzes, eine Netzkultur zu entwickeln, die unsere analogen Kultur auch die widerspiegeln soll. Also die Muslime müssen Hashtag eine Muslimkultur entwickeln, die unserer inländischen Kultur also entspricht. Widerspiegelt, ja. Ich was? Bin hier. Frau Kümmischein, Hashtag ist für Sie das richtige Stichwort. Der Hass im Netz nährt sich auch aus der Offline-Welt und für mich ist der Hass im Netz auch ein Symptom und auch Hass offline ist auch ein Symptom und ich denke, dass wir in einer gesellschaftlichen Situation uns befinden, wo wir uns bei bestimmten Themen sehr polarisiert sind und auch auseinanderdriften. Und ich denke, um dagegen vorzugehen, brauchen wir ein Überdenken der Meinungsbildungsprozesse in unserer Gesellschaft. Und dazu gehört auch, eine politische Agenda zu setzen, eine mediale Agenda zu setzen, die uns einen kann. Fragen wie Bildung. Eine politische Agenda setzen, die uns einen kann. Das ist krass, die Meinungsbildungsprozesse überdenken. Eine hier Dings, die uns einen kann, das hört sich verfickt widerlich nach DDR an, Kübra. Ja. Das ist eklig. Und ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber von jemandem, der das Merkmal einer mittelalterlichen Religion vor der Reformation mit sich rumträgt den ganzen Tag, möchte ich nicht, dass du hier irgendwie Social Engineering betreibst, um meine Meinungsbildungsprozesse deinem Idealgedanken anzupassen. Sorry, braucht kein Mensch hier. Ja. Niemand. Bildungsfragen, Chancengleichheit. Also was meinst du? Das war halt das Zitat, was eigentlich am wichtigsten ist. Ach so, aus dem Ding. Also, das ist nicht so wichtig, ansonsten kommt halt das übliche Palaver. Ja, also, lass mal sie noch mal kurz zu Ende reden. Und dann. Und Gerechtigkeit, dass diese Themen in den Vordergrund gerückt werden, weil das Themen sind, wo wir alle in Verantwortung gezogen werden, wo es kein Schwarz und Weiß gibt, wo es kein Feindbild gibt, sondern Fragen und Debatten aufzuwerfen, in denen viele Teile der Gesellschaft mit einbezogen werden und eine Stigmatisierung von bestimmten Bevölkerungsgruppen verhindert werden kann, wo ein populistisches, so wie Nazis, Rechtspopulisten, rechte, besorgte Bürger, Kartoffeln oder was? Oder ach, nee, meinst du nicht, ne, Kyra? Populistisch und einfache Antworten nicht mehr greifen können. Und deshalb denke ich, was wir als Medienschaffende, was wir als diejenigen, die Meinungsbildungsprozesse prägen, tun können, ist eine eigene politische Agenda setzen, Themen setzen und konstruktive Fragen stellen, die wirklich auch konstruktive Lösungen dann später bergen können. Wie sieht das aus? Kyra, du hast es nicht verstanden, Journalisten... Der Herr Goebbels war kein Journalist, Kybra. Ich weiß nicht, ob dir das im Geschichtsunterricht entgangen ist. Ja, der mehr Haltung, bitte. Ich finde Haltung gut. Ich finde es total wichtig, dass Journalisten sich darüber Gedanken machen sollen, wie sie die Denkprozesse der Bürger verändern sollen. Ich finde das gut. Pff, ey, da... Wie offener kann man die Orwell-Scheiße denn noch aufsprechen? Ja. Professor calls diversity of thought white supremacist bullshit. Also ich meine, nur noch mal kurz darauf zurückzukommen, wie offen kann man das aussprechen? Das ist die Frau, die von organisierter Liebe, die das geprägt hat, diesen Begriff. Wie ist die so weit gekommen, wenn die so sehr unter Hashtag Campusrassismus gelitten hat? Verstehe ich einfach nicht. Ja. Hat die überhaupt studiert zu Ende? Ach, was weiß ich. Ich meine, wenn man Bloggerin, Speakerin und Aktivistin ist, hat man ja eigentlich eh nicht studiert, ausgesorgt. Ja, keine Ahnung, gibt es da so viel Geld für? Ich glaube, nur nicht mal. Nö, du kannst ein Buch schreiben, du fährst hin und her. Ich meine, ist doch ein ganz nettes Leben, wenn du ein halbwegs vernünftiges Gehalt verdienst, indem du in Deutschland rumfährst und eine Stunde lang jeweils am Wochenende oder zwei deinen auswendig gelernten Vortrag vorträgst. Ist doch super, der Staat zahlt's ja. Das ist ja das Tolle, dass diese, das haben wir ja schon öfter besprochen, dass diese ganzen Netzkultur- und Netzpolitik-Dinger im Endeffekt wie ein Wanderzirkus sind, auf dem immer die gleichen Leute sprechen. Da kann man dann schon davon leben. Wenn es halt heute das Rekt-Festival, morgen die Republika, übermorgen Zündfunk, dann den Webmontag oder was auch immer. Ja. Gibt ja genug. Ja, die meisten davon kriegen ja auch immer staatliche Förderung irgendwo in den Arsch geblasen. Ich meine, scheiße, Alter, die Bundesregierung, die hat sogar Tokio Hotel gefördert. Mit was war es? 25.000 Euro oder so? Tokio Hotel. Weil sowas fördern die auch. Weil die ein Konzert in fucking Tokio gegeben haben. Und genauso kriegen die ganzen Netzpolitik-Kram-Leute auch ihre Sachen gefördert. Sehr schön. Ja, aber die Frage ist doch, wie viele brauchen wir von diesen Konferenzen? Wir können nie und genug haben. Gibt es? Das könnte man mal auditen und dann mal sagen, ja, aber okay, was kostet das insgesamt? Und kann man da nicht sagen, man legt Sachen zusammen oder dass man nicht so viel Geld für die Scheiße ausgeben muss? Weil wenn wir die schon alimentieren, muss das doch nicht so teuer sein. Na, ich befürchte, so funktioniert die Logik der öffentlichen Finanzierung schon mal überhaupt nicht. Vor allen Dingen nicht in Deutschland, wo jedes Bundesland noch sein eigenes Süppchen kocht. Also da brauchst du erstmal mindestens 16 von den Festivals und am besten noch ein 17. auf Bundesebene. Und in Berlin vor allem 3. Ja, genau. Eins, das heißt Berlin, eins, das heißt Brandenburg und eins, das heißt Berlin-Brandenburg. So. Mhm. Ja, okay. Campusreform. Ja, Campusreform. Critical Race Theory. Ja, das ist okay. Es gab eine Tagung zur Critical Race Theory in Indianapolis und Campus Reform hat uns den Gefallen getan, mal die schönsten Tweets zusammenzufassen, die da unter dem Hashtag der Tagung abgegeben worden sind. Du scroll doch mal ein bisschen runter, da kommen dann die Tweets hier. Whiteness is violent and delusional, delighting in black death in every historical moment. Hashtag I am not your Negro. Sehr schön. Also, ja, du... Weißt du, er ist wahrscheinlich irgendwie so 20, 30, hat nichts mit Leuten zu tun, die tatsächlich unterdrückt worden sind, lebt in einem Land, was, also wenn du die schwarzen Afrikaner... Der Dumas ist, glaube ich, Professor übrigens, nur bevor Professor. Du dir den falschen Menschen zurechtlegst. Ja, weil ich finde es immer ganz lustig, in den USA zu sagen, wir sind so super unterdrückt. Die Schwarzen in den USA wären die ein eigenständiger Staat, wäre das der 16. reichste oder 18. reichste Staat auf der Erde. Also das ist eigentlich auf ziemlich hohem Niveau rumheulen. Weißsein ist schon als Gegenteil zu Schwarzsein konstruiert. Es gibt keine Tugend im Weißsein. Es ist inhärent gewalttätig. Stell dir mal vor, ich würde sowas über Schwarze sagen. There's no virtue in being black. Oder und den Rest dazu. Würde ich aufgehängt werden irgendwo. Blackness and the United States knows itself through the violence and death of the subordinated. Ja. Die Selbsterkenntnis der Vereinigten Staaten geschieht nur auf der Basis des Todes von Untergeordneten oder Unterdrückten. Ja, das finde ich auch schön. Es gibt keine Position des Weißseins, die nicht schon gewalttätig ist. Was? Und hier kommt mein Liebling, der Herr Dave Stowell, auch Indiana University of Purdue oder so, ist der Professor. Und er sagt, die Bezeichnung unterschiedliche Meinungen ist weißer Supremacist Bullshit. Ein Professor nochmal, ein Wissenschaftler, also vom Namen her, nicht? White Tears, also wenn Weiße sich über irgendwas beschweren, dann ist das ein Akt der physischen und politischen Gewalt. Vor allem der physischen. Also wenn ich sage, hey du, aber es gibt auch Leibeigenschaft in unserer Geschichte und die Weißen sind da auch wie Sklaven gehalten worden, dann tue ich damit dem Schwarzen weh. Ne? Physisch. Ist das nicht? Auf jeden Fall. Also wie weit können wir unsere Wissenschaft noch von dem entfernen, was Wissenschaft mal war? Ja, und some people need to be slapped into wokeness. Aber natürlich nur mit so freundlichen Schlägen, weißt du? Also, oh. Ja, oder darüber, der ist auch geil mit Forschung ist ein weißes Herrenmenschenkonstrukt oder so. Hier, Forschung ist ein koloniales, weißes Herrenmenschen-Elite, ein weißer Elite-Prozess. Echt. Ihr seid, und irgendwo gibt es dann noch einen, ach nee, der war nicht von hier, den hatte ich dann, als ich mir noch mehr Sachen angeguckt habe, die unter dem Hashtag gelaufen sind, gab es noch einen, der hat gehashtaggt, Peer Review ist nur eine andere Bezeichnung für Rassenunterdrückung. Das heißt ja. Also, wenn du als schwarzer Wissenschaftler dein Paper von irgendwelchen anderen Wissenschaftlern gegenlesen lassen musst, bevor das veröffentlicht und anerkannt wird, dann ist das rassistische Unterdrückung. Ja? Absolut. Ja, also das macht, der KKK hat es auch schon gemacht. Die sind auf der Straße rumgerannt, haben gesagt, wir wollen eure Papiere durchlesen, bevor ihr es veröffentlicht. Genau, wir sind eure Peers, wir wollen euch reviewen, haben die gesagt. Ja. Ja. Das ist halt so, das ist auch wieder eher, ja, ich weiß nicht, Galgenhumor halt, ne? Der Typ, der mit dem Hammer auf den Polizisten losgegangen ist in Paris, hat in Schweden gelebt und hat dort einen EU-Preis für das Schreiben über Diskriminierung gegen Migranten gekriegt. Das kann man sich eigentlich gar nicht ausdenken. Ja. Also ich finde es immer ganz interessant, wie Leute sich erstmal in eine Opferrolle richtig reindenken müssen, bevor sie dann zur Aktion schreiten. Also es ist jedes Mal dasselbe, wenn du eine Gruppe hast, die sich gewalttätig zur Wehr setzt, dann ist es eigentlich immer nur ein Akt der Selbstverteidigung, weil du bist ja ein Opfer und du willst die Sache ja nur richten. Und ich finde es eigentlich ganz interessant, dass er erst darüber schreibt, wie er diskriminiert wird und danach dann so eine Attacke begeht. Also das ist psychologisch recht interessant, weil, ich weiß nicht, die Nazis, die haben sich zum Beispiel auch als Opfer von einer Verschwörung gesehen. Man war zuerst Opfer und wollte dann den anderen zuerst an die Gurgel gehen, bevor es an die eigene Gurgel geht. Und ich finde es immer ganz interessant, in welchen Kreisen oder politischen Zirkeln oder religiösen Zirkeln die Opferinszenierung besonders stark ist und inwieweit die Gewalt in den Kreisen am stärksten vertreten ist. Also das passt wie die Faust aufs Auge irgendwie. Also. Ja, und hier gibt es andere schwerere Probleme. Oh, scheiße, nein, Alter, das müssen wir aufhalten. Manspreading. Ja, und das wird jetzt aufgehalten, nämlich die Stadt Madrid. Die Stadt Madrid, hat jetzt endlich das ergriffen und es hat mit Verbotsschildern bearbeitet. 11.000 Idioten haben sich in einer Online-Petition dafür eingesetzt, dass die entsprechenden Schilder gegen breitbeiniges Sitzen aufgehängt werden. Daraufhin haben sich die Verkehrsbetriebe in Madrid mit einer feministischen Gruppe zusammengetan und Anti-Manspreading-Schilder entwickelt. Ach, wie schön. Ist auch wieder schön, ne? Also dürfen Frauen weiter mit weit gespreizten Beinen und ihrer vollgestopften Einkaufstasche dazwischen sitzen? Klar, sollen wir das sagen? Ja? Ja, das liegt an der historischen Unterdrückung, die die gehabt haben. So, denk doch mal nach. Wie lange gibt es denn U-Bahn schon? So historisch kann das auch, ja nicht sein. Ich finde das auch mal wieder großartig. Ja, so die generelle historische Unterdrückung. Das ist Deutschlandfunk. Deutschlandfunk, und die reden hier über Manspreading, als wäre das ein Wort. Das ist Kulturmarxismus. Das sind Madrid hat auch jetzt lesbische Pärchen auf den Ampeln eingeführt. Weil die haben irgendwie so irgendeine Parade oder irgendwas dieses Jahr und sind geringes wohl, Problembewusstsein. Nee, ich bin mir des Problems wohl bewusst. Meine Fresse, ey. Geringes Problembewusstsein. Ja, das wird sich auch nie ausprägen. Also, so, ich weiß nicht. Ja, ich finde es schon interessant, dass halt so Kram durchkommt. Also, in Zukunft soll es in Madrid auch regenbogenfarbene Bürgersteige, Zebrastreifen geben. Ja, und dann sagt hier die Frau Kohn, hier die Deutschlandfunk-Redakteurin noch, das Bagging macht das Spreading nicht okay. Ja, gut, dass wir das klargestellt haben. Also halt eben das, was die Frau. Ja, halt wenigstens machen. Das, also. Nee, was heißt wenigstens das? Das bedeutet so viel wie, ja, was wir machen ist egal, aber euers ist schlecht. Naja, aber das wenigstens an, mir reicht ja schon ganz Kleines, so dass überhaupt anerkannt wird, dass Frauen das eventuell auch können, ne? Breitbeinig da sitzen und Transmenschen und Kampfhelikopter, was weiß ich. Aber Spanien ist doch da, glaube ich, ein relativ merkwürdiges Land. War nicht in Spanien, ist nicht ein Typ in Spanien in den Knast gekommen, weil er zu viel rumgefurzt hat, wortwörtlich. Also ich muss das mal raussuchen. Aber da gab es eine Geschichte, oder es war Schweden, ich habe keine Ahnung. Aber da gibt es einen Typen, der wurde wegen häuslicher Gewalt verurteilt, weil er zu viel gefurzt hat. Okay. Und es war entweder Spanien oder Schweden. Steht bestimmt auch in der Istanbul-Konvention. Ja, und hier hat eine Autorin irgendwie einen Preis bekommen für Kinderbücher oder Kinderliteratur oder irgendeinen Scheiß und hat sich diese Preisverleihung dann zum Dings genommen, da gleich zu sagen, dass sie es ganz schlecht um die Equality, um die Gleichberechtigung in Büchern steht. Es ist so traurig halt irgendwie. Ich finde es auch genial so. Also jede Person, die sagt, oh, guck mal, die und die Bücher gibt's nicht, da denke ich mir dann jedes Mal so, dann schreib das doch. Also ja, das ist das Beste, was du haben kannst. Wenn du denkst, dass es ein Buch nicht gibt, also dass du das selber schreiben kannst, das ist das, was ein Autor dazu bringt, ein Buch wirklich fertigzustellen. Wir reden hier von Büchern, wir reden hier nicht von diesen Filmen, für den man ein paar Millionen ausgeben müsste, um den herzustellen, gibt es nicht. Sondern wir reden ja von einem fucking Buch. Heutzutage, wo alle Menschen wir reden in einem so ein Buch quasi auf ihrem Handy tippen könnten, wenn sie wollten. Ja, ja, und vor allem auch, du kannst es halt auch über das Internet völlig selbstständig vermarkten. Und das hängt daran, wie viel Arbeit du da reinsteckst, wie viele Leute du erreichst. Ja? Also du hast das Glück da eigentlich selber in der Hand als Autor. Aber nee, rumjammern. Equality. Dick für den Sommer. Und ihr sagt, dick sein ist ungesund. Ich sage, das einzig Ungesunde an meinem Körper sind deine giftigen Kommentare. Ihr sagt, Dicke sind nicht schön. Ich sage, deine Kommentare sind hässlich. Ich sage, Gentherapie, aber ohne Spaß, ey. Schon an diese Überschrift von diesem Kram, Ideologie, finde ich herrlich. Also Hengame, darüber hatten wir ja schon öfters mal gesprochen. Das sind Gender etwas und Fat Acceptance Movement kommt jetzt dann auch so langsam in Deutschland dann so richtig an. Finde ich gut, aus Gründen. Nee, finde ich nicht gut, aus Gründen. Also, der nächste Artikel von Hengame, der heißt wahrscheinlich Die Suppe lügt, weißt du? Keine Ahnung. Ich habe ja das Vergnügen gehabt, diese Woche von Ihnen geblockt worden zu sein. Okay. Leider. Weil ich nur ein paar unschuldige Fragen gestellt habe. Ich habe sie zum Beispiel gefragt, wenn sie ständig von Kartoffeln und Almans schreibt, ob sie dann was dagegen hat, wenn ich andere Leute Kameltreiber oder Spaghettis nenne. Fand ich eine Frage, die durchaus Sinn macht. Ich wundere mich gerade, warum sie Leute blockt. Ich meine, will sie dieses überflüssige Gewicht loswerden oder wie? In anderen Tweet hatte sie, dass wir straighten Menschen sollen aufhören, die queere Ästhetik zu stehlen. Hm. Mach ich. Und da habe ich dann geschrieben, dass es halt sowas nicht gibt, wie ein Recht an einem Modestil, eine an einem Ästhetik. Malstil, an einer Musikrichtung oder so. Da kann sich auch irgendein Depp Volksrock'n'Roller nennen und die ganzen echten Rock'n'Roller können leider nichts dagegen machen, das ist halt so. Und genauso könnte ich mir irgendein, keine Ahnung, queeres Modestatement umhängen und du dürftest einen Furz gegen mich sagen, Hengame. Ein Furz. Permanente Be- und Abwertung meines Körpers. Alte Scheiße, echt. Da guckt doch keiner hin, freiwillig. Ja, kommen wir zu weiteren kulturmarxistischen Feinheiten. Hilfe, die Schwarzen organisieren sich. Irgendwo in Paris gibt es ein afrofeministisches Festival und da hat man Weiße, wollte man nicht haben. Und ja, und jetzt haben sie sich in dem Artikel darüber auseinandergesetzt, warum denn jetzt das feministische Mawasi-Kollektiv, antirassistisches, was, Nyasapo-Festival, ja, und die wollen nicht gemischt anbieten. Und jetzt wissen die Linke jetzt nicht, was sie davon halten sollen. Und ich fand es einfach nur interessant. Ich fände es gut lustig, wenn sie es so machen wie damals mit den Schuhen in den Südstaaten Amerika. Soll gleich die Nationalgarde anrücken und sich dafür überhaupt kümmern. Die Weißen aus dem Raum eskortieren. Nee, reintun. Die haben ja damals quasi unter Polizeischutz die Schüler reingepackt in die Schulen. Ja. Naja, und die Bürgermeisterin von Paris sagt ja, sie verlangt ein Verbot des Festivals. Also, so richtig begeistert sind die nicht. Nein. Das war von dir, Mars. Ja, da hatte ich aber, ja, da waren hast, eigentlich... Du hast was hervorgehoben hier irgendwo, ja. Genau. Weil es geht um die Geschichte hier von Lacey Green, die ist ja dieses Woche noch ein bisschen explodiert. Und, Das war der Bereich. Ja, genau hier. Ja. Da gibt es erstmal diese tolle Überschrift, ja, natürlich kann man sich mit Alt-Right-Trollen battlen, aber... Jetzt datet sie einen Alt-Right-Troll, weil es ist herausgekommen irgendwie, dass sie und dieser Chris Reagan da irgendwie was am Laufen haben. Und wenn man halt sieht, wie das Salz fließt bei diesen Leuten und wie, hier, also 1,5 Millionen Follower, bla bla bla. Und jetzt nutzt sie diesen Einfluss, um die Alt-Right zu unterhalten. Ja. Natürlich, ja. Genauso wie Men's Rights Activists und other Alt-Right Groups. Sie benutzt Social Justice Warrior, ein Schimpfwort, das die Alt-Right-Feministinnen und Progressiven angehängt hat. Die Alt-Right war noch flüssig, als Gamergate das populär gemacht hat, übrigens. Aber na gut. Und sie hat doch tatsächlich. Er hat tatsächlich Anschluss genommen an bigotten Ideen, nämlich dass harmful speech, also verletzendes Sprechen unterdrückt werden sollte. Ach was, echt? Und eine Beleidigung ist nicht so gewalttätig, wie jemanden in die Fresse zu schlagen. Ja, ganz normale Sachen also. Green has long been viewed as problematic, ja. Green is biracial. She's half Iranian, but identifies as white. Was ist denn das für eine Art, einen Bericht zu schreiben? Ja, das ist Rassenlehre, neue Rassenlehre. Ja, und ich meine, bei uns heißt es die ganze Zeit, oh, bloß nicht auf jetzt dazu schreiben, wer irgendwas war oder welche Nationalität. Und hier ist das, die Progressiven dürfen das ganz einfach als Argument nutzen. Ja, genau, ist problematisch, total problematisch. Nichts, was sie gesagt hat, ist problematisch gewesen in der Vergangenheit, aber zum Beispiel, dass all das problematisch ist oder dass man sich mal einen Urlaub gönnen müsste hin und wieder vom Feminismus. Um irgendwie, damit man sich mal wieder was gefallen lassen kann, irgendwie eine Serie oder so. Das hat die ja original mal gesagt. Dieser Zinnia Jones ist offensichtlich irgendwo ein Blutgerinnsel im Gehirn geplatzt, als sie das gehört hat. Keine Dates mit Alt-Right, keine Dates mit Gamergate, keine Dates mit weißen Supremacists. Nicht mal, wenn du sie magst, mit ihren Worten, fick deine Gefühle. Das hört sich so richtig nach der neuen Welt an, in der ich leben möchte. Ja, dafür klingt sie meine Stimme. Ja, diese Zinnia hat die nicht auch irgendwie geschrieben, dass die Social Justice Community dafür pushen soll, dass die aufhören, sich zu daten, damit ja, die Situation schnell vorbei ist. So, ich weiß nicht, ich finde es lustig. Ich, keine Ahnung. Ja, und vor allen Dingen hier sagen sie ja nicht, hier von dem Chris Reagan sagen sie nicht, was seine Ethnie ist. Der ist ja, glaube ich, Kubaner oder so. Latino auf jeden Fall, ja. Aber das ist wohl. Aber der ist halt White Supremacist, damit hat er seinen Latino-Schein halt abgegeben, praktisch. Ach ja, hat er, ja. Und oh, ist Mann, der Chris Reagan überhaupt konservativ oder so? Also, nee, er hat doch gar nichts mit Alt-Right am Hut. Dachte, dass der doch manchmal ein Musikvideo macht, Gitarre spielt und halt SJWs nicht mal. Also, es gibt ja ein schönes Video übrigens von Grimacho auf YouTube, das heißt The Story of Bleachio and Boobliette. Das kann man sich zu dem Thema mal angucken, wenn man klingt gut. Hohe Kunst. Ja. Benko Cera war im Kino. Benko Cera, Polygon. Ich glaube, Chefredakteur immer noch, leider. Ja, der hat Wonder Woman gesehen und hat dann einen Brief an seine Kinder geschrieben. Komischerweise hat er den Brief halt nicht an seine Kinder geschrieben, sondern auf Polygon. Aber ja, seine Kinder sind halt eben sein Leser wahrscheinlich. Also, hat er überhaupt Kinder? Ja, auf jeden Fall hat er ein Kind erfunden, damit sich der Brief ganz toll anhören. Weißt du, ist so ein Stilmittel. Weißt du? Erinnerst du dich, wie der erste Teil des Films keine Männer hatte. Es ist schon verführerisch zu denken, dass dieses merkwürdige, unangenehme Gefühl, das wir beide empfunden haben, das ist, was Frauen fühlen, wenn sie einen Superheldenfilm mit einem fast nur männlichen Cast sehen. Also hier wird nicht nur, dass er seinem Sohn schon unterstellt, komplett von dieser Feminismus-Scheiße ergriffen zu sein. Hier wird auch noch unterstellt, dass Frauen irgendwie in einer gewissen Art und Weise fühlen über was. Und ich kenne einen ganzen Arsch voll Frauen, weil ich war viel im Kino in meinem Leben. Und ich kenne einen ganzen Arsch voll Frauen, die Spaß an Kinofilmen hatten, egal was da jetzt. Also die haben auch Ghostbusters gemocht, bevor es komplett versaut worden ist mit vier Mädels in der Hauptrolle. Das ist einfach lächerlich, das Argument. Aber Spaß ist doch jetzt vorbei. Ja, fun is over. Fun doesn't have to be your audience anymore. Wir haben unsere ganzen Leben damit verbracht, dass wir von unserer Kultur halt versorgt worden sind, so wie wir das hatten. Und Frauen gehen halt nicht in Filme und glauben, sie würden sich selbst als Helden sehen. Sie haben ihr ganzes Leben lang Popkultur konsumiert, die nur weiße Männer wie uns gut und ein gutes Gefühl und ein mächtiges Gefühl geben soll. Weiße Männer sind um nichts beraubt worden durch diese Filme. Aber Frauen, oh Gott, ey. A hero is who isn't a white guy and who isn't there for a sexual consumption. Das ist so lächerlich. Da gab es ja auch, die Frau Bücker hat sich da ja auch aufgeregt, dass Leute einen Playboy bei einem Wonder Woman Screening dazu gekriegt haben. Das ist einfach so heuchlerisch. ich kann immer nur wieder sagen, vergleicht halt Danny DeVito mit Ryan Gosling und dann wisst ihr ganz genau, welchen Film die Frauen gucken würden. Und es ist so heuchlerisch, so zu tun, als würde irgendwie das Optische nur das männliche Auge irgendwie so sehr beeinflussen. Das ist so lächerlich. Verlogen. Ja. Ja. Also, ja, wenn er einen Film sehen will, wo es nur Frauen gibt, soll sich ein Lesbenporno angucken. Keine Ahnung, ey. Spinner. Ja, Ben Kutschera, meine Damen und Herren. Ben Kutschera, Vollidiot. Oh nein, jetzt kommt der. Ja. Alter, da habe ich gedacht, Gamergate wäre vorbei. Ja. Das hast aber du jemals gedacht? Ich habe das noch nie gedacht. Dann aber wusste ich relativ schnell, nee, dann ist es doch nicht vorbei, als ich das hier gelesen habe. Also The Revolution Won't Be Twitched von Björn Wederhake. Wie Literatur und Film wird auch Videospielen revolutionäres Potenzial nachgesagt. Von wem? Von genau wem? Ach so, okay. Doch ausgerechnet viele Gamer selbst widersetzen sich gesellschaftlichen Veränderungen. Das ist schon mal, also ich verstehe nicht so ganz, was das eine mit dem anderen zu tun hat, aber gut. Woher will er das wissen? Ja, eben. Was hat das überhaupt mit den Spielen zu tun, gesellschaftliche Veränderungen? Ja, aber das wird er uns gleich erklären, weil es ist nämlich so, dass auch in einem kulturellen Bereich kann ja eine Revolution durchgeführt werden, wenn es nur eine visionäre Speerspitze von wenigen Menschen gibt, die das in Gang bringen, ne? Also wie damals hier Robespierre und seine Freunde oder Lenin. So möchte auch anscheinend der Herr Wederhake hier, dass so eine kleine, untereinander verschworene Clique, in dem Fall nehme ich mal an, es geht um Spielejournalisten, Indie-Entwickler und Leute, die sich für Netzkultur und Netzpolitik interessieren. Diese wahnsinnig visionäre Junta möchte also eine Kulturrevolution in den Spielen herbeiführen, ne? Und aber gut, der Artikel kommt aus dem WSAD, deswegen wird hier jetzt auch jahrelang erstmal über Leibeigene im 16. Jahrhundert, ja, genau. Das ist ein Top. Also, wenn ich über die heutige Gesellschaft schreiben will, dann muss ich auf jeden Fall mich auf Leibeigene im 16. Jahrhundert beziehen. Gerade bei Videospielen ist es wichtig, Leibeigenschaft im 16. Jahrhundert zu besprechen und die Denkprozesse zu analysieren, die mit diesem Begriff einhergehen, ja. Weil was macht es mit unserer Gesellschaft, wenn wir einfach nur Videospiele spielen, ohne an die Leibeigenschaft zu denken? Genau. Was macht das mit uns? Drücken wir auf den Knopf und denken dann so, das kann ich bei richtigen Menschen auch machen. Ja. Naja, und auf jeden Fall kommt er dann hier vom Hundertsten ins Tausendste zu Voltaire. Und Voltaire wird er später noch mit Videospielen vergleichen, weiß zwar nicht so ganz warum, aber gut. Meine Kritik an dem Teil ist halt, was ist denn aus der Französischen Revolution genau geworden? Was hat denn diese Clique gemacht, die da eine visionäre Idee hatte? Und was war danach los? Wie viele Leute waren tot? Sie lebten gab glücklich es danach bis Demokratie? Ins Ende ihrer Tage. Ja, das ist immer noch Revolution, bla bla. Also wie gesagt, es geht um Videospiele in diesem Artikel. Und wir lesen jetzt seit X, ich meine, gut, es ist WASD, jemand hat das mal als Glastischlektüre bezeichnet. Ich würde es als prätentiöses Geschreibsel bezeichnen wahrscheinlich. Aber weiter unten fängt er dann an mit einem Vergleich. Also die Einleitung zum Thema Videospiele ist ein Vergleich, dass nur 2% der Spieler, die Call of Duty gekauft haben, in dem Jahr auch Papers, Please gespielt haben. Und wer sich ein bisschen mit Videospielen auskennt, weiß, dass Papers, Please ein ziemlich großer Hit war für ein Indie-Spiel. Da geht es darum, dass man in so einer fiktiven stalinistischen Republik den Grenzkontrolleur spielt und halt abwägen muss zwischen seinen Kontrolleuren, die einen selber kontrollieren, dem Wohl der eigenen Familie, dem Wohl der Leute, die da emigrieren oder immigrieren wollen und so weiter und so fort. War ein Hit, obwohl es pixelig war, einfach weil es ein gutes Spiel war und ein Thema interessant umgesetzt hat. Hier wird es aber mit Call of Duty verglichen, was ja nun mal eine ganz andere Zielgruppe hat. Das ist halt wieder, und das werfe ich dem Artikel auch vor, er versteht einfach den Unterschied zwischen Avantgarde und Mainstream nicht. Ja? Genauso wie irgendein Film von einem taiwanesischen Stummfilmregisseur hier in Deutschland sicher auch ein paar Zuschauer finden wird, so wird der nächste, keine Ahnung, Tom Cruise Film sicher mehr finden, weil das einfach so ist, weil du halt, es machen sich nur so und so viele Menschen, Prozent der Menschen haben Spaß daran, sich tiefsinnige philosophische Gedanken über Spiele zu machen, der Rest möchte spielen. Und deswegen, und dann halt Papers, Please hier, bla bla bla, aber wenn es und andere kleinere Spiele mit sozialen oder gesellschaftlichen Ansatz, also Papers, Please und andere Spiele zum Reflektieren anregt, dann besteht die Chance, dass solche Spiele sich zu gesellschaftlicher Veränderung in einer ähnlichen Position finden wie Voltaires Text. Ja, ich meine, was wollen sie denn für eine gesellschaftliche Änderung haben von dem Papers, Please? Dass sich das dahin entwickelt oder was? Keine Grenzen, bla bla, kein Mensch ist illegal oder so, ich weiß es nicht. Deine Familie soll verhungern, Dorfkartoffel oder wie? Kein Mensch ist illegal oder was? Wenn Spiele in der Breite eine Gesellschaft repräsentieren, in der weiß, männlich und heterosexuell nicht Standard, nur sondern eine vieler möglicher Kombinationen ist, dann wäre das ein reformerischer Erfolg. Für wen? Für was? Warum? Und warum ist ein reformerischer Erfolg, der ist doch nicht in sich gut. Der kann ja auch Scheißdreck sein. Ja, ich kenne da eine Bundesregierung, die hat die Brennelementesteuer reformiert. Ja. Ja, die Reformation war auch nicht so ein Kuchenpflücken. Das ist einfach so scheiße nervig, wenn die mit ihren Dreck ankommen, dass man sagt, die Videospiele, die müssen ja dann auch was direkt mit der Realität zu tun haben und es müssen wichtige politische linke Konzepte rausgeboxt werden und man das einfach in den Artikeln so, ja, das ist das auch so ein so Ding aufgebrummt hier, ne? Wird. Das mit diesem Filmkurs von William Shatner und Michelle Nichols in dem alten Star Trek. Also wenn man sich diese Folge mal anguckt, die mussten das extra so hindingsen, dass die das nicht gewollt haben. Also dieser Kuss wird denen quasi aufgezwungen, so mit Gedankenkontrolle irgendwie. Damit sie hinterher dem Zensor sagen konnten, so nach dem Motto, ja, das ist ja nicht aus Liebe sozusagen. Und das dann so hinzustellen, als wäre das jetzt irgendwie so, keine Ahnung. Also eigentlich ist das eher was, wo sie in ihren komischen Konzeptberichten drüber schreiben könnten, so nach dem Motto, ja, hier, das ist alles kein Konsent und so. Auf diesen Zustand versuchte in den letzten Jahren eine Speerspitze hinzuarbeiten, die sich oft der fehlenden Diversität in Videospielen durchaus bewusst war. Artikel auf Rock Paper Shotgun oder Kotaku oder der Kickstarter Tropes, was es immer in Videogames genau. Von Anita das ehrlichste, das ehrlichste Stück Kulturkritik, was nicht jeder kleine Hauptschüler, der die Spiele selber gespielt hat, mal eben widerlegen kann, ja. Versuchten, diese Problematik ins Zentrum zu verschieben. Ja, und genau das ist uns auf den Sack gegangen, wenn irgendwelche selbsternannten Eliten anfangen, ihre Themen ins Zentrum zu verschieben. Das passt den Leuten nicht. Das ist das Gegenteil von Revolution. Unehrlich, massiv unehrlich, die Scheiße. Nur aus zum eigenen Gewinn Verleumdung. Das ist das. Sie sollte im Bewusstsein, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, den nächsten Satz. Diese Problematik sollte im Bewusstsein der Spielenden verankert werden, die dann als Masse mithelfen würden, das Medium zu erweitern. Idee: Revolution in der Spieleszene statt Videospiele für die Revolution. Aha. Da erinnere ich mich an das Gespräch mit dem Herrn René Walter, der mir das WASD-Magazin noch empfohlen hat und der gesagt hat, okay, wenn das wirklich eine geplante Sache war, dann ist das natürlich absolut abzulehnen. Und hier schreibt der Kollege vom WASD-Magazin, sie sollte im Bewusstsein der Spielenden verankert werden, die dann als Masse mithelfen würden, das Medium zu erweitern. Also man versucht Propaganda den Leuten einzutrichtern und zack, dann Harassment und Belästigung, wenn das nicht geklappt hat. Ja. Die Reaktion auf diesen Versuch kam allerdings von den Kräften der Reaktion. Eine Gruppe, die sich relativ starr an den Status quo klammerte und ihr Hobby in seiner bisherigen Ausformung bedroht sah, reagierte unter der Behauptung, nur für ethische Standards im Spielejournalismus einzutreten. Die genauen Entstehungsbedingungen der Gamergate-Kontroverse sprengen den Rahmen, aber Angst vor Identitätsverlust, traditionelle Rollen und Gesellschaftsbilder und sicher auch das polternde Auftreten einiger Vertreter der Gegenseite sind ebenso daran beteiligt. Ich Ich meine, da muss man ja wenigstens den einen Punkt von 10 geben für polterndes Auftreten. Ja. Aber das heißt halt ein Punkt von 10. Der Rest ist Bullshit. Ja. Ist dann nur ungenügend und nicht mangelhaft, oder wie? Ja, genau. Statt friedlicher Revolution gab es zermürbenden Kulturkampf. Wir wollten den nicht, wir wollten Videospiele spielen. Ja. Und ich würde genau sagen, dass das Kulturmarxismus ist, wenn dann Journalisten ankommen und von der Revolution träumen und ein Medium verändern wollen, um Massen zu mobilisieren, ob das man nicht vielleicht als Kulturmarxismus bezeichnen kann. Eventuell, ja. Die visuelle Normalisierung einer hypersexualisierten Figur wie Lara Croft oder der Umstand, dass ein Nischentitel wie Dead or Alive Extreme nicht in den USA erscheinen würde, reichten dem Klima als Beweis für irgendwas. Also, Das, was er gerade selbst gesagt hat, dass das alles ist dafür gewesen ist, alles zu ändern. Meinungsfreiheit beschneiden. Dafür ist es ein Beweis. Begriffe wie Kulturmarxismus oder selbst Vergleiche mit Mao Zedongs mörderischer Kulturrevolution waren schnell zur Hand. Ja, wer hat denn hier mit Revolutionen angefangen, Herr Wederhake? Wer hat denn dieses Narrativ auf den Tisch gebracht? Glaubst du nicht, dass es Mao Zedong eine visionäre Speerspitze hatte in Peking, die sich das mit der Kulturrevolution ganz toll vorgestellt hat? Geil. Wie das laufen würde, das wenn man alle Spatzen totschlägt, dann ist das echt super gelaufen. Das ist ja echt das Tollste. Das ist ja echt das Allertollste. Dieser Typ schreibt echt ohne Scheiß so, ja, wir hier, wir die Guten, wir wollten, dass sich die ganze Kultur verändert, aber das jetzt irgendwie so zu bezeichnen, dass sich die ganze Kultur verändert, wir sind doch die Guten und wir wollen doch, dass das gut endet und nicht schlecht. Und jetzt kommt Jungs, das könnte schlecht ändern. Könnt ihr euch daran erinnern, wie Gamergate gegen die Desexualisierung von Lara Croft vorgegangen ist? Total, ja. Volle Kanne, ich war vorne mit dabei. Ich habe gesagt, ich will wieder die Dreieckstitten haben, aber sofort. Das ist so peinlich, wenn man Geschichten erfinden muss, weil halt Dead or Alive Extreme oder hier, wie hieß das mit dem Push-Up-Ring-Bikini, solche Sachen kennt halt keiner, aber Lara Croft kennt jeder. Also packe ich die da einfach mal mit rein, damit die Leute wissen, worum es geht. Ja. Ich finde es halt auch genial, dass sich der Artikel wortwörtlich, also von Absatz zu Absatz widerspricht er sich selber. Wenn du den Artikel einfach nur liest und so halbwegs gerade ausdenken kannst, dann musst du dir auch denken, Alter, was geht in dem Kopf von diesem Menschen vor? Was will er mir mit dem Artikel überhaupt erklären? Oben redet er davon, wir sind die Masse durch das Medium mobilisieren und unten, wir sind die Guten, will er dir erklären. Wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen. Wie kommen die überhaupt nur darauf, unsere guten Änderungen nicht haben zu wollen? Es muss daran liegen, dass sie irgendwie recht sind oder keine Ahnung wie was. Oder alles aufrechterhalten wollen, nie irgendeine Änderung haben wollen oder scheiß mich tot, ich weiß es nicht. Ja, Lara Croft, also vielleicht für unsere älteren Zuschauer, es gab ja mal dieses Ding, es gibt so ein Magazin von der Bundeszentrale für politische Bildung, das Fluter-Magazin. Und da durfte sich eine gewisse, wie hieß sie, Nina Kiel, die durfte sich darüber auslassen, dass es ja so eine super tolle Vorwärtsbewegung gegeben hätte und dann so quasi die Bilder irgendwie von diesen verschiedenen Lara Croft-Versionen, die dann immer mehr ausgesehen haben wie eine richtige Frau. Und das so hingedreht, als wäre das irgendwie eine moralische Evolution und nicht einfach eine rein technische Evolution von den Computerspielen, dass es halt früher einfach nicht möglich war, fotorealistisch irgendwas oder auch nur annähernd fotorealistisch irgendwas darzustellen. Und jetzt mittlerweile ist es halt möglich. Das Traurige ist ja, dass diese Leute, die diesen Mist schreiben, offensichtlich von Spielen leider gar nichts verstehen. Ja, aber ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht gerade ein Spieleexperte, aber sowas, das ist auch einfach gesunder Menschenverstand teilweise. Ja, aber wenn du dein Narrativ halt, also die Haltung in deinem Journalismus als das Wichtigste siehst, musst du das halt auch so gewichten. Ne? Ja. Ja, das ist auf jeden Fall echt krass. Und es hört auch einfach nicht auf. Und viele Spielende ignorieren, dass Subreddits wie Kotaku in Action und Gamer Gazi ihren Kalten Krieg noch immer austragen. Ja, Kalter Krieg. Ein Wunder, dass der nicht heiß wird bei 80.000 auf Kotaku in Action und 12.000 auf Gamer Gazi. Und auch bei 4- oder 5-fachen täglichen Userzahlen. Keine Ahnung. Aber trotzdem kann man festhalten, dass es den Versuch einer sozialprogressiven Speerspitze gab, ihren Ideen im Spielebereich mehr Gewicht zu verleihen, was aber letztlich eher diejenigen zusammenschweißte, denen diese Entwicklung suspekt war. Das hast du schön verstanden, ja. Wir haben nie gefordert, dass Texte über Spiele sich auf eine formale Bewertung des Spielspaßes konzentrieren wollen. Das ist ein Strohmann. Du bist eine Wurst, sonst hätten wir ja Papers, Please nicht gespielt. Das ist genauso wie diese Scheiße mit Bewertungen und er hat sie doch nicht bewertet und diesen ganzen Bullshit oder diese scheiß Semantik-Kacke über, ja, Anita Sarkeesian, also ich spiele keine Spiele, hier, schick das. Während die Spieleszene trotz all dem schon qua gesellschaftlicher Realität diverser wird, auch dieser Halbsatz kotzt mich schon wieder an, ist der vermeintlich revolutionäre Versuch, die Branche schnell zu verändern, für den Moment daran gescheitert, dass die Speerspitze ein sehr breites Segment der Szene falsch eingeschätzt hat. Ja, ne. Der Witz ist doch, niemand hindert die doch daran, ihre eigenen scheiß Studios aufzuziehen, wo sie ihre super großen Titel raushauen können und rausdonnern können. Aber die Leute haben halt einfach keinen Bock drauf, eine Hausfrau zu spielen, die in einem südafrikanischen Land irgendwo die Wäsche macht. Wie in diesem einen feministischen Spiel, wie hieß es noch? Sunset. Nee, es war ein südamerikanisches Land. Ja, scheiße, Alter. Nur weil die Leute darauf keinen Bock haben. Aber haben die jetzt wirklich gedacht, dass sie so Spiele raushauen und dass das dann Millionenerfolge geben wird? Also, haben sie das wirklich gedacht? Also, zumal ja das Produzieren von Spielen inzwischen eigentlich, wenn du einen Rechner hast, fast kostenlos möglich ist. Ja? Also du hast lange nicht mehr die Hürden wie früher. Du hast einfache Einstiegstools. Für ganz wenig Geld kannst du dir richtig komplexe Tools besorgen oder auch für kein Geld wie bei Unity oder der Unreal Engine. Was soll das? Ja? Was soll das Gejammer? Dann mach's. Hier muss ich mich übrigens mal beschweren über der weiße Mann, der mit Waffengewalt, das wird aber die Realität nicht richtig dargespielt in Computerspielen. Wenn man sich mal die Welt anguckt oder Amerika oder so, da ist es hier nicht zwangsläufig der weiße Mann, der mit Waffengewalt andere Leute umbringt. Ja. Dass dabei andere Ethnien selten die Hauptrolle spielen, aber immer noch regelmäßig als gesichtsloses Kanonenfutter dienen, als Bedrohung unserer Lebensart, unterstreicht diesen Eindruck und oben redet davon unterstreicht Realität. Unterstreicht deine Wahnvorstellungen. Krieg und solche Gewalttaten herrschen nun mal öfter zwischen Leuten, die verschieden sind, als zwischen Leuten, die genau gleich sind. Ist halt so. Du brauchst... Warte. In Verbindung zwischen den Machern von Call of Duty und dem Pentagon erkennen nicht nur Zyniker propagandistische Absichten des militärisch-kulturindustriellen Komplexes und aber den Leuten vorwerfen, Kulturmarxismus zu sagen. Ja, genau. Es ist grauenvoll. Also allein diese Wortschöpfung finde ich fantastisch, aber halt zeigt auch wieder, dass er kein Call of Duty spielt. Er hat irgendwie wohl vergessen, dass jedes Mal, wenn du in der Singleplayer-Kampagne stirbst, kommt eine Quote, ein Zitat. Und ein Haufen von denen sind absolut pazifistisch und Antikriegszitate. Da läuft das mit der Propaganda irgendwie nicht so, aber egal. Ne? Und dass sie den Oliver North als vorbildlichen Patrioten präsentieren. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das ein vorbildlicher Patriot ist. Sorry. Die Landung in der Schweinebucht positiv umdeuten. Auch nicht, weil es geht alles daneben in dem Ding, worauf sich das bezieht. Und die Hauptfigur wird gefangen genommen. Und die anderen kommen mit Ach und Krach davon. Und Fidel haben sie auch nicht erledigt. Also, was? Was redest du? Ja. Darf in einem Atemzug mit reaktionärer Propaganda wie Red Dawn genannt werden. Das war ein Spielfilm, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß nicht, also dann darf ich jetzt auch Brokeback Mountain progressive Propaganda nennen oder was? Wollen wir uns da irgendwie hochschaukeln? Oder was will der Mann genau von mir? Keine Ahnung. Kulturmarxismus. Ja, dass dies den progressiveren Kräften in der Spieleszene sauer aufstößt, ist wenig überraschend. Scroll mal ein Stück hoch. Man unterschätzt aber, dass eine möglicherweise größere, auf jeden Fall aber lautere Gruppe dieses reaktionäre Weltbild nicht nur unproblematisch findet, sondern ein Abrücken davon sogar als existenzielle Bedrohung auffasst. Erneut, Videospiele haben eine Schlüsselrolle. Kaum ein Medium spricht Kinder und Jugendliche so an wie Videospiele. Und die darin vorherrschende Normalität formt auch, wie viele Konsumenten die Realität wahrnehmen. Und das erklärt dann vermutlich auch, wie einige Allianzen und mit Personen oder Websites zustande kamen, die sich bis dato eben nicht durch vertiefte Videospielthematik ausgezeichnet hatten. Also hier kommt dann Milo und Breitbart und so ins Spiel. Und aber auch kaum ein Medium spricht Kinder und Jugendliche so an wie Videospiele und die darin vorherrschende Normalität formt, wie viele Konsumenten die Realität wahrnehmen. Sag mal, seid ihr noch ganz dicht da bei der Zeit, beim WASD oder sonst wo? Ich entfliehe in Computerspiele, weil mir die Realität auf den Sack geht. Könnt ihr den Prozess nachvollziehen? Also könnt ihr euch noch daran erinnern, dass als SimCity rauskam, dass es zu Wellen von Architekten geführt haben und du dann in jeder Straße plötzlich ein Architekturbüro hattest. Oder als Morhun rauskam und plötzlich kein Geflügel mehr auf dem Land sicher war. Weil Videospiele die Realität bringen und Candy Crush, deswegen wird es plötzlich alle Übergewicht. Weißt du, das war dann die Revolution, hat dann angefangen halt. Ja, das ist ja auch das Ding, wer glaubt, dass Videospiele zum Beispiel entweder zum Revolutionär oder zum Konterrevolutionär machen können, der glaubt halt auch, dass sie zum Sexist oder zum Amokläufer machen können. Wer das nicht glaubt, der glaubt alles vier nicht. Für den ist alles vier von dem Zeug Blödsinn, weil, zeig mir einen Film, der eine Revolution ausgelöst Die weißen Nationalisten, hat. Ne? Die weißen Breitbart-Nationalisten, die in verschiedenen, also in England sitzen, in Amerika sitzen, in Israel sitzen. Alum Bukhari, der weiße Breitbart-Nazi. Ja. Kennen wir ja alle. Aber die möchten sich nicht als Neonazi bezeichnen, weil sie Neonazis sind. Ja. Ja, genau. Auch geil. Die sehen sich selbst seit Jahren als Speerspitze in einem Kulturkampf. Ach was, wer hat denn mit der Speerspitzen-Scheiße angefangen? Ja. 28 Absätze drüber. Ja eben, also wirklich das, was dabei rauskommt bei der ganzen Sache ist im Endeffekt, also das Fazit für mich ist, wir sind die Guten. Wir sind die Guten, ihr seid die Bösen. So. Gamergate umfasst eine substanzielle Klientel, die sich selbst auch als revolutionär wahrnehmen möchte und sich dabei so isoliert fühlt, dass sie sogar gewillt ist, mit arg unappetitlichen Akteuren zusammenzuarbeiten. Naja, also so schlimm finde ich den René jetzt auch nicht. Also. So ist es auch kein Zufall und das finde ich eigentlich die größte Frechheit, dass man auf Kotaku in Action, eine zentrale Anlaufstelle für Gamergate, mit jeder weiteren Woche weniger über Videospiele spricht, aber zunehmend darüber, wie man die erzreaktionäre Politik Donald Trumps und seinen Kampf gegen die Mainstream-Medien unterstützen kann. Tut mir leid, Björn, wir sind da schon ein bisschen länger dran, als Donald Trump überhaupt eine reelle Chance hatte, Präsident zu werden. Und die Ideen der Alt-Right finden zunehmend Raum. Nein, es gibt eine Schnittmenge. Die Alt-Right ist zum Beispiel auch gegen Gender-Gaga, so wie die meisten Gamergater. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass die Leute, die gegen Gender-Gaga sind, auch die Alt-Right unterstützen. Ja, das ist halt auch der Grund, warum uns Martin Sellner empfehlen kann. Und ein halbes Jahr später kriegen wir ihm sagen seine ganzen Fanboys irgendwie von wegen, ja, das wirst du noch bereuen, die werden sich gegen dich wenden und wir kriegen irgendwelche Ansagen, wo wir darauf reagieren sollen. Früher waren wir, anfangs waren wir noch kontrollierte Opposition, sozusagen nur das Rohr für andere Leute und jetzt sind wir plötzlich die mit der Ideologie, die irgendwie glauben, sie hätten keine und tralalala, blablabla. Ich glaube, du kannst mit dem Blödsinn aufhören, Chris. Die Maske ist gefallen. Die Skeptiker sind keine. Die Skeptiker sind auch nur Propagandisten. Das ist kein Scherz. Sieben sadduzäische Schriftgelehrte aus Caesarea. Silas, der syrische Sittenstrolch. Ich kann mich vor allen Dingen nicht erinnern, mich jeweils hier als Skeptiker selbst betitelt zu haben. Das möchte ich auch jetzt hier auf den Rahmen nochmal nutzen, um zu sagen, ich gehöre keiner Skeptiker-Community an. Ich bin ein Weltraumaffe und ein individuelles Wesen. Ich gehöre keiner Community an, ich befolge keine Grundsätze. Ich Vor allen Dingen, besuche keine Treffen. Ich kenne das mit dem Skeptiker-Kram halt noch aus dieser Zeit im organisierten Atheismus, wo ich ja auch aktiv bin, schon ein bisschen länger, bevor mir der ganze andere Kram aufgefallen ist. Und da war das halt damals so das Ding irgendwie von den Feministen und so, dass die dann plötzlich gemeint haben, nee, Atheismus, das ist so negativ. Ich bin eher ein Skeptiker. Und tralala. Und ihr Skeptizismus war dann hier so Anita Sarkeesian Listen in Belief-Scheiß. Also. Finde ich gut. Anita ist gut. Ich mag sie. Oder so einer von den Heinis, der keinen Plan hat, mit diesem komischen Jamin von dieser PBS Game Show verlinkt, so als Beweis dafür, dass er Recht hat über Computerspiele. Die Revolution von der noch vorherrschenden Art an AAA-Spielen und diesem Teil der Spieler ausgehen würde, hat selbst in der politisch bereits deprimierenden Gegenwart noch das Potenzial, dystopisch anzumoten. Ja, komisch, eure Revolution mutet für mich dystopisch an, genau wie die Revolution von irgendwelchen Rechten. Alle Revolutionen sind im Endeffekt dystopisch, weil sie erstmal in Chaos enden. Aber, naja, wie gesagt, also wer das, was ich heute gesagt habe und noch mehr irgendwie nochmal lesen will, der darf auf gamergateblog.de gehen und kann da meinen Artikel lesen, den ich voller Wut am Abend von dem Artikel 3 Stunden lang gezimmert habe und eigentlich hatte ich den Blog auf undefinierten Winterschlaf umgestellt, aber der hat mich so getriggert, der Artikel, um dieses Wort mal zu benutzen, dass ich fast schreiben musste. Das ist sehr lesenswert. Schaut es euch an. gamergateblog.de. Blog mit G, nicht mit CK. Ja. Nee, aber hier auch nochmal zum Schluss von dem Artikel. Ich finde es auch immer so geil, wenn die Videospiele politisch werden sollen. Ich weiß, ich stelle mir das dann vor, so im Wahlkampf, dann tut die FDP, CDU, SPD, alle tun so Listen rausgeben, welche Videospiele sie gut finden und welche Spiele man als SPD gut zu finden hat. Wo ich mir so denke, so Leute, ihr habt einfach den Schuss nicht gehört. Natürlich kann man eine politische Botschaft ins Spiel reinpacken, aber an vorderster Front steht erstmal nur die Mechanik und nicht die Botschaft. Weil es einfach Teil des Mediums ist, dass es mechaniklastisch ist und dass es nicht wirklich um den Inhalt geht. Dass es zwar Spiele mit schöner Geschichte gibt, aber dass es halt nicht das Wichtigste an Videospielen ist. Ja, es ist halt auch interaktiv, von daher hast du ja auch immer die Möglichkeit, irgendwie entweder den Mechanismus, der vorgegeben ist, irgendwie auszuhebeln. Oder so, aber es ist halt nicht so irgendwie wie ein Lied oder ein Film oder so, wo man sich nur hinsetzt und irgendwie kriegt. Und dann nimmt man das auf und dann geht man nach Hause oder so. Ja, also sehr merkwürdig. Die Herrschaften, und ja. Der Spiegel hat heute gleich nachgezogen und hat auch nochmal einen beschissenen WASD-Artikel. Also irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, das ist alles, aber ich setze den Aluhut schon selber auf. Ja, ich meine, es ist ja ziemlich klar, dass die da alle so Synergie-Ding haben. Das ist einfach alles, also ich finde das ja noch spektakulärer, dass diese Edition F-Dinger in allen möglichen anderen. Also was ich hier an dem Spiegelartikel von heute, das ist so ein Hin und Her, Pro und Contra zum Thema Innovation oder nicht in Spielen. Und dann der eine von den beiden, der andere ist der Herr Huberts, den wir auch schon kennen. Und das hier ist irgendein anderer, Christian Alt, der sagt, was wäre uns, also wir machen am besten ein Hard Reset bis zum 3. April 2006. Da ist der Horse Armor DLC für Oblivion rausgekommen. Und er sieht das so als den Punkt, wo das Schlechte begonnen hat. Und dann sagt er uns praktisch, was uns durch den Hard Reset erspart bleiben würde. Dann hat er hier Minecraft zum Beispiel. Ist ein positiver Punkt, der uns erspart bliebe. Let's Plays würden uns erspart bleiben. Steam Sales würden uns erspart bleiben. Kann es sein, dass der Typ einfach kein Gamer ist, sondern einfach ein Witz? Ich weiß es nicht. Kann gut sein. Was haben wir denn davon, wenn wir keine Steam-Sales mehr haben? Revolution. Revolution gegen irgendwen. Niemand wird in 100 Jahren auf Computerspiele zurückblicken und es geil finden, dass man um die Wette hüpfen, über Pistolenläufe kommunizieren oder alberne Dialogmenüs bedienen konnte. Veränderung jetzt, Christian Hubert. Alter, Alter, ich hätte niemand gerne hat Veränderung. Dich gefragt. Niemand hat dich gefragt, Christian. Du erzählst es uns allen trotzdem. Veränderung jetzt, ja. Meine Güte. Naja, und die Faktenfinder haben es uns wieder erklärt hier, ne? Also, genau. War gar nicht inszeniert in London. Genau, es war gar nicht inszeniert, weil der als Beweis geht das Wort des Mike Czernowicz hat es in die Tagesschau geschafft. Mhm. Langsam, aber sicher, ne? Haben sie dann irgendwann das Gamergate-Bingo voll. Ja, ich glaube auch. Und natürlich nur die Idioten, nicht die Leute, die irgendwas Substanzielles zu sagen hätten. William Usher werden wir da nie lesen. Oder Mark Kern. Ja, auf jeden Fall. Ja, es ging halt um diese drei Leute oder fünf, die da diese tollen gedruckten Plakate da hatten. Und es gab halt auf CNN diese Bilder davon, wie man die halt organisiert hat nochmal vor dem endgültigen Dreh praktisch. Stellen Sie sich mal hier hin, nehmen Sie jetzt mal das Schild, ja, und Sie hier daneben und so. Und das hat natürlich Nachfragen ausgelöst. Und man hat jetzt halt diverse Erklärungen auf Tagesschau dafür gefunden, zum Beispiel, das sei ja extra nur, weil die dahinter die Absperrung durften, um dort halt sichtbar demonstrieren zu können und so. Das Ding ist, die sind dann halt auch nochmal an drei oder vier anderen Stellen in der Stadt von anderen Medien mit dem gleichen Setup, die gleichen Leute, gleichen fünf oder so, gefilmt worden. Und das sollte dann halt der große, die Reaktion auf den Anschlag sein, die uns Nicht-Muslime beruhigen soll oder wie auch immer. Ja, finde ich total überzeugend. Also, ich bin jetzt vollkommen beruhigt. Ja, also ich finde es auch völlig normal, dass du 10 Kamerateams da hast, wenn du 5 Schilder hast. Ja gut, das ist halt schon der Ort des Anschlags, ne? Also da waren halt schon sowieso Medienvertreter vor Ort, das ist klar. Aber es sieht halt schon scheiße aus, wenn du sie erst hinstellen tust und so. Also, kann schon auch sein, dass die organisch da sind, aber es sieht halt schon, weiß nicht. Ja, natürlich. Es kann natürlich sein, dass es da Leute gibt in London, die einfach den Zusammenhang dann doch sehen, ne, zwischen ihrem Glauben und den Taten, die da begangen werden und sagen, das wollen wir nicht. Das gestehe ich denen durchaus zu. Aber sich dann für so eine merkwürdige Inszenierung an mehreren Plätzen dann irgendwie immer schön in Pose zu stellen, das macht mich dann schon wieder misstrauisch. Sorry. So bin ich. Ja, zeigt Gesicht gegen Hass. Also mich wundert das ja gar nicht, dass die sich überhaupt. Also mich wundert das ja, dass die sich überhaupt trauen, weil ich meine, das größte Problem sind doch eigentlich die ganzen Rechten, die überall sind, so mit einem umbringen und so. Mhm. Und ja. Aber da haben sie dann zum Glück ja keine Angst, ne? Und das Fernsehen hat natürlich auch nicht die Notwendigkeit, die Leute dann irgendwie zu verpixeln oder so, weil. Ja, keine Ahnung. Na, gut ausgeleuchtet und so. Sind sie auch. Und auch nochmal einen Polizisten hinten hingestellt, damit es ein bisschen, ist das schön. Ja, soll sich jeder selber seine Meinung bilden, wie glaubhaft er solche Inszenierungen findet. Und wie glaubhaft er es findet, wenn die Tagesschau dann Zeit darauf verwendet, irgendwie euch zu erklären, warum das alles völlig cool gelaufen ist. Ja, aber da hat uns der Faktenfinder aufgeklärt, dass die Medien ja doch im Recht sind. Jetzt ist alles wieder gut mit der Medien, mit Medienvertrauen. Ich bin beruhigt. Ich auch. Komplett. Du bist auch beruhigt. Nur der Mars ist noch so ziemlich kritisch. Ich glaube, der ist Teil der rechten Verschwörung. Ich wäre auch damit durchgekommen, wenn es nicht diese verdammten Medien gegeben hätte. Ja. Ja. Mit ihren Fakten-Checks. Also an alle unsere Zuschauer, die keine Lust haben, unsere Revolution mitzumachen, raus. Abonniert raus! Lasst euch nicht gendern, Leute. Das waren die Weltraumaffen. Schöne Woche. Macht's gut, Leute. Ciao.